Melons! Ahoi, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Joe. Mein Name ist Merlin. Und ihr hört Uncommon Taste Podcast. Zu finden unter www.uncommontaste.de. Genau, und zwar hört ihr heute die 29. Folge. Und bevor wir ja darüber reden, über was es heute geht, die obligatorische Frage: Wie geht es dir, Merlin? Ja, mir geht's ganz ausgezeichnet, auch wenn ich völlig übermüdet bin. Also entsprechend geht's mir eigentlich nur mittelmäßig, wenn man das genau nimmt. Ich habe gerade in alter Tradition meines Studiums, in dem ich ja eine Zeit lang auch in einem medizinischen Forschungsprojekt gearbeitet habe, seitdem mache ich immer sehr viele Studien an der Uniklinik und auch diesmal habe ich wieder eine gemacht im Schlaflabor. Da wollte ich schon seit Jahren mal hin, weil ich gedacht habe, geil, im Schlaflabor pennen, da habe ich voll Bock drauf. Leider habe ich eine abbekommen, wo man nicht im Schlaflabor schlafen, sondern wach bleiben musste. Und entsprechend habe ich die Nacht von Donnerstag auf Freitag komplett durchgemacht. Durfte dann auch den Freitag über nicht pennen und bin dann erst gestern Abend das erste Mal wieder ins Bett gegangen. Und das hängt mir jetzt doch noch leicht nach. Das heißt also, falls ich heute ein bisschen Quatsch erzähle oder allgemein irgendwie nicht ganz so zuverlässig bin mit meinen Aussagen und meinen Einsätzen, dann möge man mir das bitte verzeihen. Ich bin tatsächlich relativ übernächtigt, aber ich gebe mir auf jeden Fall alle Mühe und im Zweifelsfall kann es eigentlich nur noch lustiger werden dadurch die Folge, weil ja, wie gesagt, einiges vielleicht ein bisschen schief geht von meiner Seite aus, aber das wird Joe natürlich mit absoluter Professionalität ausgleichen. Richtig, also Merlins Inkompetenz wird dann durch meine Brillanz dann ausgeglichen, wie immer. Richtig, ja, der Klassenclown und eben die Eins im Referat, das war ja schon immer so, das wird auch immer so bleiben, ich bin inkompetent, aber lustig, da muss ich mich mit abfinden. Damit hat sich das Asiaten-Klischee dann auch wieder bestätigt. Oh ja, richtig, genau, ausgezeichnet, da sind wir immer noch gar nicht genug drauf rumgeritten eigentlich, auf dem Asiaten-Klischee, aber wo wir gerade beim Asiaten-Klischee sind, wie geht's dir denn in Japan, du Chinese? Mir geht's gut hier in Japan, vor allem, weil ich mir letzte Woche endlich die PlayStation Vita gekauft habe. Auch an der Stelle wieder, ja, die Vita ist wirklich ein fantastisches Stück Hardware. Ich wusste es schon immer, aber jetzt weiß ich es noch viel mehr als vorher. Ansonsten geht es mir ganz gut. Ich bin natürlich durch das Praktikum momentan relativ, ja, zeitlich eingebunden und habe deswegen gar nicht so viel Zeit, sage ich jetzt mal, mein Leben hier in Zügen zu genießen, was natürlich nicht bedeutet, dass ich mich nur langweile oder nur arbeite, sondern, ja, ein paar Mal im Izakaya was trinken gehen und auch ein bisschen was zu viel trinken gehen, das war schon drin die Woche. Wie ich zugeben kann. Also ich habe auch ein bisschen wenig Schlaf in mir, im Gegensatz zu Merlin doch vielleicht ein bisschen mehr die letzten Tage. Vor allem ein bisschen selbstgewählter und zuverlässiger vielleicht der Schlaf. Richtig. Wobei ich gemerkt habe, dass zu viel Sake trinken und am nächsten Tag zur Arbeit gehen nicht so eine gute Idee ist. Na gut, was jetzt ja nicht spezifisch mit Sake zu tun hat, sondern eine etwas allgemeinere Aussage über Alkohol unter der Arbeitswoche trinken. Richtig, das Problem ist aber, dass Japaner ja so gerne auch einfach mal nach der unter der Woche trinken gehen. Das ist scheißegal, ob es Wochenende ist oder nicht. Und die haben auch alle keinen Kater dann, komischerweise. Ja, da fehlt dir ja vielleicht doch ein bisschen das asiatische Blut. Obwohl, das finde ich irgendwie auch ein bisschen unverständlich. Ich meine, eigentlich ist es ja so, dass Japaner nicht so viel vertragen, aber vielleicht sind sie eben damit gesegnet mit einem besonders guten Abbau des Ganzen dann im Nachhinein. Wer weiß. Möglich. Aber bevor wir jetzt zu viel über Alkohol hier reden. Kommen wir doch zu Spielen. Ja, genau. Die heutige Folge erwartet uns und entsprechend, ja, erwartet uns wieder etwas, zwei spannende Stunden. Ich kündige jetzt schon mal an, dass es 2 Stunden werden, weil ich davon ausgehe eigentlich. Diese Woche erwartet uns eigentlich nur eine News, weil in den letzten Wochen zwar einiges passiert ist, aber vieles davon eben vor allem auf die Konsolen bezogen war, deren Launch ja nun wirklich absolut kurz bevorsteht und über die wir wahrscheinlich dann einfach speziell einfach in der nächsten Folge gegebenenfalls nochmal reden werden. Ich glaube nicht nur wahrscheinlich, sondern ziemlich sicher, denke ich. Ja, richtig, aber jetzt, ja doch, du hast völlig recht, also sehr sicher werden wir dann in der nächsten Folge nochmal über die Konsolen reden, die beiden, weil dann sind sie zwar noch nicht beide draußen, die sind doch. Aber vielleicht auch in der nächsten Folge. Ja, in Amerika sind sie da schon draußen, aber in Deutschland noch nicht, richtig. Richtig, in Deutschland noch nicht. Schauen wir mal, wie wir das genau machen, aber auf jeden Fall werdet ihr dann nochmal die ganzen News, die wir jetzt eben gerade rauslassen, nochmal dann zusammengefasst hören, weil es hauptsächlich darum geht, Day-One-Patches für die Xbox One, was unterstützt die PlayStation 4 am Anfang für Apps und dergleichen. Das wollen wir jetzt nicht jede Woche wieder aufs Neue rausholen, also fassen wir das irgendwann mal zusammen. Das andere, was dann aber noch relativ relevant war, was auch die Next-Gen betrifft, allerdings jetzt nicht mit Ankündigungen von Microsoft und Sony an sich, sondern mit den ersten Spielen, die eben rausgekommen sind, mit Battlefield 4 und Call of Duty Ghosts, die eben noch Current-Gen sind, aber auch schon auf der Next-Gen laufen werden, gab es auch die ersten Vergleiche zwischen den beiden Next-Gen-Konsolen, weil man jetzt nämlich das erste Mal Spiele hatte, die man eben auf beiden Konsolen parallel angucken und vergleichen konnte und da gab es tatsächlich jetzt schon, ja, sagen wir mal, die erste große große Nachricht, die, glaube ich, auch so ein bisschen ja absolut dominierend die letzten Wochen in den einschlägigen PC und einschlägigen Konsolenforen diskutiert wurden, nämlich die Auflösung von PlayStation 4 und Xbox One bei den jetzt beiden relevanten Spielen. Kurz gesagt ist es so, dass doch die Xbox One gegen die PlayStation 4 zu verlieren scheint, aber genaueres dazu wird euch dann Joe gleich noch in der Nachricht erzählen. Das ist, wie gesagt, die einzige Nachricht, auch die wir dann besprechen werden, also die einzige News, einfach weil, wie gesagt, der Rest nicht ganz so relevant war oder eben spezifisch nochmal Ankündigungen von Microsoft und Sony waren, die wir dann zusammenfassend behandeln werden in der nächsten oder übernächsten Folge. Und entsprechend werden wir dann gleich ins Hauptthema übergehen. Und das Hauptthema ist ja keine große Überraschung mehr. Wir haben es beim letzten Mal schon gesagt. Wir haben letztes Mal den großen Last-Gen-Rückblick gestartet und haben da hauptsächlich über die Hardware geredet, eben über die Xbox 360 und die PS3. Und heute werden wir dann, wie letztes Mal schon angekündigt, über die Last-Gen in Spielen reden. Du hast die Wii vergessen. Ach so, du meinst es bei der Hardware. Ja, gut, okay. In Anbetracht der Tatsache, dass wir die Wii U auch aus der Next Gen ziemlich rauslassen, habe ich jetzt die Wii aus der Last Gen rausgelassen. Nein, auch die Wii ist natürlich Teil der Last Gen, absolut richtig, du hast völlig recht. Und es ist auch völlig fies, dass ich sie jetzt gerade hier so unterschlagen habe. Auch Wii-Spiele werden dabei sein, wir werden also einfach über die wichtigsten Spiele der letzten Generation reden und diesbezüglich dann einfach auch über ein paar Themen, die noch im Spiele relevant sind, wie wir das letzte Mal schon gesagt haben. Es gibt auch noch ein paar übergreifende Themen, sowas wie zum Beispiel Indie-Spiele oder dergleichen, die letzte Generation sehr relevant und groß geworden sind und über die werden wir dann entsprechend an Beispielen auch reden. Ja, und dann würde ich sagen, starten wir gleich mal in die News und das ankündigende Resolution Gate, was jetzt irgendwie in den letzten zwei Wochen zutage getreten ist und der erste große Diskussionsskandal kurz direkt vorm Launch der PlayStation 4 und der Xbox One. Erzähl doch mal, was genau passiert ist eigentlich. Ja, also das ist eine Debatte, die sehr bald schon diesen Namen Resolution Gate bekommen hat, also eine Anlehnung an den Watergate-Skandal in den Vereinigten Staaten. Und zwar geht es darum, dass, wie vor jeder Konsolengeneration ja auch, vor dieser Generation sehr viel darüber diskutiert wird, welche Konsole ist denn jetzt eigentlich technisch am stärksten und hat die größte Power. Obwohl wir alle jetzt schon vermutet haben, dass die PlayStation 4 wahrscheinlich ein bisschen stärker ist, auch aufgrund des schnelleren RAMs, war es noch nicht wirklich sicher, welche Auswirkungen das jetzt vor allem bei Multispielen haben wird. Ich meine, wir haben es ja bei der letzten Generation gesehen, dass sich letztendlich die Multiplattformspiele gar nicht so stark davon einander unterschieden haben, zumindest grafisch nicht. Und deswegen, zumindest ich selbst hätte dann auch eigentlich erwartet, dass die Unterschiede wahrscheinlich marginal sein werden. Deswegen kam das dann, glaube ich, auch für einige andere Spiele dann zu einem relativen Schock, als dann zuerst mal es nur Gerüchte gab, dass sowohl Battlefield 4 als auch Call of Duty Ghost auf der PlayStation 4 in einer höheren Auflösung laufen als auf der Xbox One. Es war dann schon ein bisschen verdächtig, dass Microsoft und auch die Entwickler sich dazu nur sehr, ausweichend geäußert haben, weder dementiert, aber auch nicht bestätigt, bis dann irgendwann die Katze aus dem Sack gelassen wurde und feststand, dass zumindest Battlefield 4 auf der PlayStation 4 in 900p läuft, also 1600 auf 900 und auf der Xbox One nur in 1280 auf 720 und Call of Duty Ghost läuft auf der PlayStation 4 mit in Full HD, also 1080p und auf der Xbox One ebenfalls nur in 720p. Das hat sehr viele überrascht, inklusive mir, wie gesagt. Eurogamer hat dann in seine Digital Foundry Abteilung, die eigentlich nur dafür da ist, also insbesondere Tech Detail-Berichte zu schreiben, hat dann auch Battlefield 4 die beiden Versionen unter die Lupe genommen und festgestellt, dass nicht nur die Auflösung auf der PlayStation 4 besser ist, sondern auch die Framerate ist auch bei der PlayStation 4 stabiler, man kann mehr Details erkennen und die Unterschiede scheinen schon jetzt am Anfang der Generation relativ groß zu sein. Was, wenn man in die Zukunft schaut, einiges bedeuten könnte, es könnte natürlich zum einen heißen, dass vielleicht einfach nur die Xbox One wirklich schwerer zu programmieren ist, obwohl beide ja relativ ähnlich sind, aber dadurch, dass die Xbox One nicht nur den DDR3-RAM, sondern auch SRAM hat, mit dem es versucht, den etwas langsamen RAM auszugleichen, dass es wegen dem vielleicht noch ein paar Probleme gibt. Es könnte auch sein, oder manche haben vermutet, es könnte sein, dass einfach die Entwickler, die Multiplattform-Entwickler erst viel später die Dev-Kits von der Xbox One bekommen haben. In einem Artikel von Eurogamer haben sie schon gemeint, wenn so große Firmen wie oder Entwickler wie DICE oder Infinity Ward, die beide an richtig, richtig, richtig großen AAA-Titeln wie Battlefield oder Call of Duty arbeiten, schon Probleme kriegen, die Xbox One-Version so anzupassen, dass sie genauso gut läuft wie die PlayStation 4-Version, dann lässt das an sich schon nicht so viel Gutes vermuten. Wenn man sich jetzt mal die Liste anschaut von bereits bestätigten Auflösungen von Next-Gen-Titeln, Es gibt da im NeoGAF-Forum ein Thread, wo das schön aufgelistet ist, dann sieht man deutlich, dass eigentlich so gut wie alle bisher bekannten PlayStation 4-Spiele in 1080p laufen werden, also Full HD, während es auf der Xbox One einige Titel gibt, die nicht in Full HD laufen werden. Darunter zum Beispiel auch Exklusivtitel wie Dead Rising 3. Und das ist dann durchaus eine Sache, wenn Exklusivtitel schon nicht schafft, auf 1080p zu gehen, muss man natürlich auch fragen, an was liegt das denn jetzt? Microsoft hat sich jetzt dazu auch schon geäußert und man versucht natürlich so gut es geht, dieses Problem jetzt in Anführungszeichen zu kaschieren. Also Phil Spencer, der Chef von Microsoft World Studios, hat schon gesagt, ja, aber letztendlich geht es erstmal um die Spiele. Ihr spielt ja keine Auflösung, sondern ihr spielt ja Spiele. Aber trotzdem hat das für relativ viel Diskussionsstoff gesorgt. Klar, letztendlich ist für manche reine Pixelzählerei, aber es scheint diesmal schon mehr zu sein als nur reine Pixelzählerei, sondern doch viel deutlicher als in der letzten Generation war. Was meinst du denn zur ganzen Diskussion? Ja, also tatsächlich ist es, finde ich, auch ziemlich spektakulär sogar. Grundlegend vorweg muss ich auch sagen, und ich glaube, das geht wahrscheinlich auch vielen so, Auflösung ist durchaus relevant. Als ich mir jetzt allerdings zum Beispiel mal Beispielvideos angeguckt habe, natürlich hast du ein schärferes, höher aufgelöstes Bild jetzt auf der PlayStation 4 durch die höhere Auflösung, das merkst du durchaus. Ich bin aber auch nicht der Meinung, dass es den riesigen Unterschied macht. Natürlich habe ich es jetzt noch nicht auf dem Fernseher gesehen. Ich glaube, das ist dann der entscheidende Faktor. Ich meine, auf dem Fernseher wird das Ganze einfach nur hochskaliert. Eine 1080p Auflösung sieht auf einem Computerbildschirm von 24 Zoll, wie jetzt zum Beispiel bei mir hier zu Hause im Setup, nochmal ganz anders aus, als wenn du es auf einem 40, 50 Zoll Fernseher hast. Die Pixel werden einfach hochskaliert und sind dadurch größer und dadurch eher erkennbar. Das heißt also, auf dem großen Fernseher kann es dann natürlich doch durchaus einen Unterschied machen. Trotzdem glaube ich auch nicht, dass das jetzt den riesigen Unterschied macht. Was ich allerdings glaube, was ein bisschen das Problem ist, ist eben, dass halt einfach auch die alte Generation schon mit 720p aufgelöst hat. Auch die war ja nicht Full HD eigentlich. Und das glaube ich, wenn man jetzt eben am Anfang einer Generation steht, und das wurde nämlich auch in einem Eurogamer-Artikel, fand ich sehr schön beschrieben, den werden wir auch nochmal verlinken, dass glaube ich auch schon gerade am Anfang einer Generation die relevanteste Kundschaft die Core-Gamer sind. Und denen geht es durchaus um Technik und denen geht es durchaus um die neue Hardware. Und wenn man eben dann einen technischen Sprung erwartet, dann möchte man, glaube ich, auch, wenn es eben möglich ist, eine höhere Auflösung haben, anstatt als die alte Auflösung quasi, die man schon auf den Vorgängerkonsolen hatte. Also wirkliche Full-HD-Auflösung. Ich meine, eigentlich war es das, was man schon fast von den letzten Konsolen erwartet hatte. Die letzten Konsolen wurden schon so ein bisschen als der Anfang des Full-HD-Zeitalters gerechnet. In der Auflösung war das effektiv eigentlich nie der Fall, aber trotzdem, glaube ich, ist es bei vielen Leuten schon so ein bisschen im Kopf gewesen, dass es jetzt tatsächlich in der Next Gen, wo man spätestens da ankommen sollte, nicht der Fall ist. Finde ich, macht schon einen großen Unterschied. Frames sind was anderes. Ich bin ja jemand, der vom PC gewohnt ist, dass man im Normalfall eigentlich, wenn man gut spielt, mit 50, 60 Frames spielt. 30 Frames sind spielbar, aber nicht ideal. Hab dann festgestellt, dass dadurch, dass die alte Generation auch von Konsolen eigentlich immer bei 30 Frames gecapped war, das heißt also, da konnte man nur mit 30 Frames spielen, dass es letztendlich keinen großen Unterschied macht. Also ich habe nie irgendwie das Gefühl gehabt, dass jetzt irgendwie besonders ruckelig läuft auf der Konsole, obwohl es so 30 Frames waren. Trotzdem finde ich es auch relativ, ja, sag ich mal, das ist, glaube ich, der größere technische Unterschied, dass eben die Frames auch da limitiert werden müssen. Auch da ist die Rede davon, dass bei gewissen Spielen wieder auf 30 Frames reduziert wird, wobei es auf der PlayStation 4 dann mit 50, 60 Frames nach oben hin offen läuft. Ich glaube, auch das siehst du durchaus. Entsprechend wird sich, glaube ich, dann im Zusammenspiel aus allem schon deutlich klareres und schöneres und flüssigeres Bild ergeben für die PlayStation 4. Und das ist tatsächlich etwas, womit, glaube ich, die wenigsten Leute gerechnet haben. Du hast es schon relativ richtig gesagt, es gibt so also verschiedene Vermutungen irgendwie. Aber, und das Problem scheint tatsächlich ein bisschen dieser ES-RAM zu sein, der eben dafür, ja, der einfach nur dafür da ist, um eben die geringeren Taktzahlen und den etwas langsameren DDR3-RAM eben schneller mit der CPU zu verbinden. Jetzt gab es schon Entwickler, die gesagt haben, der ist wahrscheinlich zu klein, es ist außerdem schwer zu programmieren, weil nicht ganz klar ist, was soll über den ES-RAM laufen und was nicht, weil man eben durch die geringe Größe von 32 MB im ES-RAM nicht so wahnsinnig viel da reinpacken kann, zumindest nicht alles, was man gerne wollte. Es gibt auch Gerüchte über Treiberprobleme, einfach nur mit der GPU, also mit der Grafikkarte, was natürlich auch sein könnte. Insgesamt aber hast du absolut recht, also das wirft nicht gerade ein gutes Bild auf Microsoft und es sieht fast so ein bisschen so aus, als ob diesmal die Rollen genau vertauscht wären. Damals zum Launch mit dem Cell-Chip hatten Entwickler ein ähnliches Problem mit der PlayStation 3. Jetzt scheint es vielleicht so ein bisschen für Microsoft so zu sein, dass es zwar tatsächlich vom Potenzial her eigentlich fast gleich aufliegt mit der PlayStation 4, in der Praxis aber halt eben so schwer nutzbar ist. oder beziehungsweise so spezifisch genutzt werden muss, dass viele Entwickler es eben entweder nicht wollen oder auch einfach nicht schaffen, spezifisch dafür zu programmieren. Vor allem, und das haben sie jetzt auch schon geschrieben, weil ja das große Problem ist, dass eben jetzt die PlayStation 4 und der PC sehr nah aneinander sind und du damit quasi den PC-Markt und die PlayStation 4 komplett mit relativ einfacher Programmierung bedienen kannst und nur für die Xbox One eine Ausnahme machen musst. Wir wollen jetzt mal nicht den Teufel an die Wand malen, das ist der Anfang der Generation, das sind die ersten paar Spiele, aber dass sich da jetzt schon so eine große Diskrepanz zeigt, ist tatsächlich, finde ich, schon relativ beeindruckend, ja. Und ich glaube auch, dass das nicht unbedingt Mut machen wird, so. Gerade weil es eben auch zum Beispiel sowas sind wie First-Party-Titel oder eben Titel von sowas wie DICE. Ich meine, wenn DICE es nicht hinkriegt, also bei DICE gibt es genug Geld und Leute, die sich dann noch hätten ransetzen können, um das auszugleichen. Wenn die das nicht hinkriegen, dann ist die Frage, wer kriegt es hin? Von daher, ja, ich finde schon, dass das zu Recht auch eine so umfangreiche Diskussion jetzt war in den letzten Wochen, einfach weil es halt tatsächlich bedeuten könnte, dass die PlayStation 4 von Anfang an technisch besser dasteht. Gerade in der nächsten Generation, wo man jetzt davon ausgegangen ist, dass es keine großen technischen Unterschiede mehr geben wird, glaube ich, könnte das tatsächlich nochmal ein Zusatz für die eh schon etwas schwierige Situation der Xbox One sein, damit das Ganze sich noch etwas schwieriger gestaltet. Also wie gesagt, wollen wir nicht den Teufel nicht an die Wand malen, wir müssen jetzt mal abwarten, das sind die ersten beiden Spiele, aber dass es bei denen schon so einen krassen Unterschied gibt, glaube ich, damit hätte niemand gerechnet. Und auch die Fachpresse, so wie sie klingt, hat da vorher nicht mit gerechnet. Also es scheint alle überrascht zu haben. Ja. Und Microsoft versucht da mal wieder so ein bisschen Schadensbegrenzung zu machen. Auch wenn ich weiß, wie erfolgreich das Ganze ist. Ja, es kommt halt mal drauf an. Ich meine, das ist natürlich, wie du auch schon vorhin gesagt hast, natürlich etwas, was vor allem Hardcore-Gamer jetzt interessieren wird. Ja. Ich bin auch immer, also wenn man sich jetzt auch Analysen jetzt mal ein bisschen vorzugreifen, die meisten glauben nicht, dass die PlayStation 4 zum Beispiel in Amerika jetzt bis zum Weihnachten jetzt davonziehen wird. Also ich glaube, davon kann man eigentlich nicht ausgehen. Ich glaube, momentan sind viele Vorausschau dahingehend, dass die PlayStation 4 wahrscheinlich weltweit auf jeden Fall deutlich besser dasteht, aber ich glaube, im amerikanischen Markt wird es knapper als viele denken und da muss man jetzt erstmal gespannt sein, wie sich das jetzt entwickelt. Aber auch, ich habe ja, was da auch interessant ist, natürlich, ich habe ja auch den Artikel über Mark Cerny und das Haupt-PlayStation-Team momentan erwähnt, auf Facebook verlinkt und es ist natürlich spannend, ob sich jetzt am Ende vielleicht dann doch wirklich herausstellt, dass Sony wirklich auf die richtige Karte gesetzt hat, indem sie halt ein Software- oder ein Spieleentwickler als Hauptarchitekten für die PlayStation 4 genommen haben und sich deswegen letztendlich dann wirklich Entwickler sehr viel schneller und besser mit der PlayStation 4-Architektur anfreunden können als mit der Xbox One. Ja, wie gesagt, das klingt so ein bisschen nach dem Cell-Shop von der letzten Generation. Also durchaus Potenzial da und hinkt auch nicht groß irgendwie hinterher, aber es ist halt schwerer zu nutzen und dadurch könnte es halt sein, dass tatsächlich erstmal ein bisschen dauert, bis die ersten Spiele tatsächlich irgendwie gleich auf sind. Bleibt jetzt mal abzuwarten. Auf jeden Fall eine interessante Sache, die man verfolgen sollte und ich denke, wenn dann in 2-3 Wochen dann auch die PlayStation 4 sowie die Xbox One erschienen sind und wir jetzt das komplette Line-Up eben zum Launch haben und uns angucken können, gerade auch eben die Exklusivtitel, bei denen das dann gegebenenfalls auch nochmal ein bisschen weniger auffällt, ich glaube, dann kann das durchaus nochmal eine relevante Diskussion sein. Also jetzt, wenn ich gerade daran denke, irgendwie was so die großen Vergleichspartner quasi auf den einzelnen Konsolen sind, wenn man jetzt eben Killzone Shadowfall vergleichen kann mit Exklusivtiteln für die Xbox One, ich glaube, dann wird es durchaus nochmal interessant werden irgendwie. Aber das warten wir jetzt erstmal ab, das schauen wir jetzt erstmal. Grundlegend auf jeden Fall finde ich auch eine ziemlich überraschende Sache und eine, die jetzt mal wieder nicht ganz so gut für Microsoft aussieht. Aber warten wir jetzt mal ab. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir über ins Hauptthema. Wie schon gesagt, werden wir uns heute mit den Spielen der letzten Generation beschäftigen. Und wie wir das letzte Mal auch schon gesagt haben, ist die letzte Generation doch wesentlich älter, als man manchmal denkt. Ich meine, wir starten jetzt bei 2006, beziehungsweise indirekt sogar eigentlich bei 2004, beziehungsweise 2005, weil wir noch ein Spiel haben, das wir mit in die Generation reinnehmen, das, wenn man es ganz genau nimmt, nicht ganz in die Generation reingehört, aber eben bis heute so relevant ist und eben auch die Generation so geprägt hat, denke ich, dass wir es einfach mit erwähnen müssen. Und wir werden zwar jetzt grob chronologisch durchgehen. Das heißt, wir werden uns schon die Jahre vornehmen und dann sagen, was in den Jahren so relevant war. Wir werden aber nicht zu jedem Spiel was sagen. Das würde zum einen zu lange dauern und zum anderen haben wir auch nicht jedes Spiel der letzten Generation gespielt, logischerweise. Und werden, wie gesagt, uns dann einfach zu gewissen Spielen einfach auch nochmal ein Thema rauspicken, über das wir mal ein bisschen ausführlicher reden wollen. Das heißt, das Ganze hat wieder eine relativ offene Struktur. Wir haben zwar hier eine Liste mit Spielen und den einzelnen Jahren, aber wir werden es da jetzt nicht sklavisch dran halten. Aber ich würde sagen, dann starten wir gleich mal und starten gleich mal vor der Generation, nämlich das Spiel, was ich gerade erwähnt habe, was wir jetzt noch mit reinnehmen. World of Warcraft natürlich. Das ist eine Sache, die wir beide erstmal ignoriert hatten in unserer Liste. Also wir haben unabhängig voneinander Listen erstellt und hat mir Joe seines zugeschickt und dann haben wir das so ein bisschen abgeglichen. Vor Prinzip sind wir auf selber gekommen. Und dann hast du ja noch nachgeschoben, mach ja übrigens vielleicht sollten wir auch noch WoW mit reinnehmen. Ja. Und ich hatte da auch überhaupt nicht dran gedacht, weil es einfach, wie gesagt, schon 2004 rauskommt. Ich glaube, beziehungsweise 2005, glaube ich, war es in Deutschland draußen. Ja, genau. Aber das Problem ist ja an der Sache eben, dass es erst 2005 rausgekommen ist. Ich glaube, in meiner Erinnerung war es so, ja, WoW ist dieses so ein Juggernaut, das gab es schon seit 2000 oder so. Jeder hat das doch gespielt. Jetzt, ich habe es halt nie gespielt, das heißt, da merkst du halt auch wieder, was in diesen letzten 8 Jahren so passiert ist. Ich hatte halt irgendwie das Gefühl, WoW ist halt irgendwie schon sehr viel länger als diese Generation. So dominant ist das als MMORPG in meinem Kopf, dass ich da schon gar kein Gefühl mehr dafür habe, wie lange das eigentlich schon da ist. Also ja, ich meine, gut, aber wenn man bedenkt, ich meine, 2004 ist halt auch völlig irre. Also 2004 sind 9 Jahre, es sind fast 10 Jahre. Das ist schon ganz schön krass. Und ich meine, jetzt gerade auf der BlizzCon wurde das nächste Addon angekündigt. Und das Spiel hat immer noch seine, ich glaube, 10 Millionen plus Abonnenten. Also es ist auch nicht wirklich viel schwächer geworden. Aber ja, genau, fangen wir damit an. WoW, ja, das kam 2004 raus, beziehungsweise 2005 in Deutschland. Und auch wenn das eigentlich kein Teil der Generation ist, ich meine, auch das ist die Generation, nicht unbedingt auf Konsolen, aber glaube ich schon auf dem PC, die absolute Generation der MMOs. Davor waren MMOs eine absolute Nische, selbst im PC-Spielebereich, also wirklich sehr, sehr klein verhältnismäßig. Klar gab es auch schon imposante Abonnentenzahlen, aber trotzdem, wenn man es jetzt mal vergleicht irgendwie, dann war das trotzdem schon etwas sehr Spezielles. WoW hat massentauglich gemacht und seitdem sehen wir jedes Jahr 7 neue MMOs, wenn man jetzt die Free-to-Play-Titel mal nicht mit reinrechnet. Also selbst Vollpreis-MMOs kommen heutzutage noch regelmäßig raus. Guild Wars fällt da vielleicht ein bisschen raus, aber auch ein Guild Wars 2 ist noch nicht so lange her. Star Wars The Old Republic auch nicht, ist gerade erst Free-to-Play geworden. Elder Scrolls steht direkt vor der Tür mit einem Abonnementmodell. Also es war schon auch die Generation der MMOs. Definitiv. Auf der Welle von WoW eben. Also WoW, ich meine, da müssen wir, glaube ich, nicht viel zu sagen. Wir werden das Spiel auch nicht groß auseinandernehmen. Es ist halt WoW. Wer kennt das heutzutage nicht? Aber das ist ja auch schon das, was du gerade gesagt hast. Das Spiel ist halt allgegenwärtig. Es wurde von jeder wichtigen TV-Serie parodiert. Es ist in aller Munde. Jeder hasst es, obwohl den Zahlen nach jeder fast es irgendwie mal eine Zeit lang gespielt hat. Ich bin einer von denen und gebe es offen zu. Ich habe dieses Spiel nie gehatet. Ich weiß, warum man es kritisieren sollte. Ich habe das Gefühl, das sind gerade die Kritikpunkte, die meisten Leute nicht anbringen, sind die ich durchaus gerechtfertigt finde, nämlich dass WoW in seiner Hochzeit mit 11,5 Millionen Abonnenten tatsächlich einfach dem restlichen Spielemarkt zu viel Kunden geklaut hat. Ich meine, wenn man WoW Vollzeit spielt, dann bleibt nicht viel Zeit für irgendwas anderes. Also die 5-6 Spiele, die so ein Spieler im Jahr konsumiert im Schnitt, die fallen dann komplett weg, weil er nur WoW zockt. Ich finde, das sind so Probleme, die man ruhig erwähnen und auch akzeptieren kann. Ansonsten, finde ich, muss man das Spiel nicht groß haten. Ich habe es auch eine Zeit lang gespielt und auch wenn ich da jetzt schon sehr lange mit durch bin und jetzt auch nie einer dieser absoluten Hardcore-Spieler war, das Spiel ist schon ewig faszinierend auf jeden Fall. Also ich kann das durchaus nachvollziehen. Und ich habe bis heute, ich bin ja jemand, der auch durchaus andere MMOs ausprobiert hat. Keins habe ich wirklich lange gespielt, jetzt außer WoW. Und das war jetzt auch nicht so lange, 2 Jahre, glaube ich. Kein MMO, habe ich das Gefühl, bis heute kommt da so richtig ran an die Formel, die bei WoW immer noch ziemlich gut funktioniert. Wie gesagt, gerade wurde das neue Addon angekündigt. Keine Ahnung, wie viele das jetzt ist. Das 5., 6., keine Ahnung. Das 5., ne? Ja, das kommt ungefähr hin. Das Spiel funktioniert immer noch und wird wahrscheinlich auch in Zukunft noch lange funktionieren, keine Ahnung. Ja, dazu passt ja auch die Nachricht, dass Blizzard auf der BlizzCon jetzt angekündigt hat, dass sie keine Pläne haben, dass WoW Free-to-Play wird. Warum auch nicht? Also, hat mich jetzt zum Beispiel auch nicht überrascht, weil warum sollte das Free-to-Play werden? Es hat zwar rückgängige Abonnentenzahlen, aber die Population ist immer noch so riesig, dass es absolut keinen Sinn macht, Free-to-Play zu gehen. Also völlig verständlich. Und also vor allem Free-to-Play ist ja die Sache, Free-to-Play ist ja keine Entscheidung aus sagen wir jetzt mal, Spieldesigner-Sicht, dass die Leute sagen, oh, wir wollen jetzt unbedingt Free-to-Play machen, weil das ein viel cooler Modell ist, sondern eine Entscheidung aus wirtschaftlicher Sicht. Richtig. Wenn du dir halt mit Abonnenten das Spiel nicht mehr leisten kannst, dann musst du es umstellen. Und Star Wars The Old Republic ist, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was hinter WoW Nummer 2 ist, auf was Abonnentenzahlen angeht. Vermutlich EVE Online. Wobei EVE Online, glaube ich, schon wieder so ein bisschen außerhalb des Ganzen steht, aber also der Abstand ist ja riesig. Also WoW kann noch 5 Millionen Leute verlieren und es lohnt sich immer noch ohne Ende. Also das ist überhaupt gar kein Problem. WoW wird auch die nächsten 5-6 Jahre wahrscheinlich noch mit Abonnentenzahlen laufen können. Ich gehe auch davon aus, WoW wird wahrscheinlich frühestens abgelöst, wenn es von Blizzard ein neues MMO gibt. Und selbst dann weiß ich nicht so genau, ob das tatsächlich der Fall ist. Ich meine, EverQuest und Ultima Online werden heute noch gespielt. Von daher ja, keine Ahnung. WoW ist definitiv wieder der Platzprimus, der hat das wieder komplett salonfähig gemacht, obwohl es fast zeitgleich mit EverQuest 2 erschienen ist, was man schnell vergisst, weil EverQuest 2 sehr schnell in der Versenkung verschwunden ist. WoW hat komplett das ganze Genre revolutioniert und ich glaube, ist heutzutage der absolute Standard, was diese Sachen angeht und funktioniert immer noch. Also ich denke, ja, WoW sollte man schon durchaus als Anfang der Generation mit einbeziehen, weil, wie gesagt, das ist auch ein bisschen die Generation der MMOs und WoW ist halt nun mal das MMO, das das Ganze vom Zaun gebrochen hat. Und wenn man die jetzt alle zusammennimmt, dann ist das immer noch ein sehr, sehr umfangreicher Markt. Also gerade Free-to-Play-MMOs derzeit gibt es ja wie Sand am Meer, eigentlich auch sehr erfolgreich. Gerade in Asien. In Asien sage ich es auch schon. gerade auch in Korea zum Beispiel oder China. Auch in Japan natürlich. Und dann würde ich sagen, starten wir aber eigentlich in die eigentliche Generation. 2006 ja, wenn man es genau nimmt, nämlich erst. Und erstes Spiel auf der Liste ist natürlich auch gleich einer meiner großen Favoriten, den ich derzeit wieder spiele, Elder Scrolls 4 Oblivion. Ja. Ja. Du hast es ja letztens schon getastet, oder? Habe ich es getestet? Nee, wir hatten es in der Folge zwischen, wo wir uns so 5 von unseren persönlichen Spielen vorgestellt haben. Ah, ja. Richtig, ja genau, da war es mit drin. Damit wollte ich jetzt nur einen erneuten Fanrant von Merlin verhindern. Könnt ihr euch alle bei Joe bedanken, ich hatte schon wieder angesetzt. Ehrlich gesagt, ein Großteil meiner Notizen der heutigen Folge bestehen nur aus Elder Scrolls 4 Oblivion. Obwohl ich die ehrlich gesagt nicht brauche, weil ich jetzt auch aufwendig gefunden. Aber ja, gut, okay, lass ich das eben. Hast du eigentlich jemals Oblivion gespielt? Du hast es zu Hause rumliegen. Ich habe es zu Hause rumliegen, weil ein Kumpel mir es geliehen hat. Aber nachdem ich Skyrim über 100 Stunden gespielt habe und mir dann den restlichen Backlog angeguckt habe, ich gedacht so, also Oblivion, es tut mir wirklich leid, aber du musst erstmal warten. Ja, ist auch verständlich. Ich meine, obwohl Oblivion das bessere Spiel ist im Vergleich zu Skyrim, meiner Meinung nach. Aber durchaus verständlich auf jeden Fall. Ich meine, es ist im Zweifelsfall dann wieder so ein 100-Stunden-Projekt, Ich hab's aber auf jeden Fall noch auf dem Plan. Also, es läuft mir auf jeden Fall nicht weg. Es sei denn, Elder Scrolls 6 kommt vorher, was ein bisschen doof wäre, weil ich glaube, 2 Elder Scrolls hintereinander ist auch nicht so geil. Ja, kommt drauf an. Obwohl wahrscheinlich, wenn man dann wirklich 2 Generationen zurückgeht und dann eben Elder Scrolls 4 spielt, dann, wobei es natürlich nicht 2 Konsolengenerationen sind. Eineinhalb. Aber ja, genau, anderthalb so ungefähr. Aber sowieso so, also ich glaube, Elder Scrolls Oblivion ist ein bisschen untergegangen noch. Also ich meine, es war der Anfang der 360 und der PS3. Trotzdem gab es wesentlich größere Spiele. Also ein Blockbuster von einem Format von Skyrim, was dann ja letztendlich der direkte Nachfolger ist, war Oblivion bei weitem nicht. Also es hat sich auch nicht schlecht verkauft, definitiv. War solide, war, glaube ich, trotzdem auf dem PC letztendlich noch besser verhältnismäßig, weil es natürlich auch eine PC-Rollenspielserie ist. Ich meine, ich weiß gar nicht, ob Morrowind jemals irgendwo anders erschienen ist. Doch, Morrowind ist auf der ersten Xbox erschienen, so viel ich weiß. Echt? Ja, gut, stimmt, das macht auch Sinn, ja. Aber die PS3-Version von Oblivion kam auch erst später. Also zuerst war es ja auch konsolenexklusiv auf der 360. Und, ach so, echt? Das wusste ich gar nicht. Also wie viel einige Spiele diese Generation, das vergisst man auch heute manchmal wieder. Also auch Mass Effect, worauf wir später noch eingehen werden, erschien ja auch erst sehr viel später erst auf der PS3. Das stimmt, ja. Mass Effect sollte ja, ich glaube, da gab es sogar, eigentlich wollte, glaube ich, Microsoft auch einen Deal ausarbeiten, dass es immer exklusiv bleibt, also die komplette Serie, was natürlich ein Riesendeal gewesen wäre. Also ich meine, konnte man vielleicht beim ersten Mass Effect noch nicht so ganz absehen, aber, wobei, wahrscheinlich hätte man es schon absehen können, aber trotzdem ist mit Mass Effect 2 und 3, wenn die Konsolen exklusiv bei Microsoft geblieben wären und vielleicht gegebenenfalls auch die zukünftigen Microsoft-Teile, die zukünftigen Mass Effect-Sachen, die ja offensichtlich in Planung und Arbeit sind, das wäre natürlich ein Riesendeal gewesen. Ist nichts draus geworden, wie mit vielen Sachen so, aber ja. Richtig. Ja, Oblivion war, wie gesagt, so ein bisschen der, glaube ich, kleinere Einstieg, so ungefähr, was eben die Elder Scrolls-Reihe anging. Aber direkt danach kam so einer der schon damals großen Blockbuster und auch eine der Serien, die sich ziemlich lange gehalten hat, Gears of War. Ich meine, da wirst du jetzt wahrscheinlich wesentlich mehr zu sagen können. Und da wir über Gears of War, glaube ich, in diesem Podcast noch nie wirklich ausführlich geredet haben, sei dir jetzt auch die Zeit gegönnt, da was zu sagen. Weil das ist, glaube ich, auch ein Spiel, das du tatsächlich ziemlich viel gespielt hast. Ja, vor allem die Nachfolger. Ich hab Gears of War so relativ gern gespielt. Ich meine, abgesehen von den Kühlschränken, die man da spielt, oder von den Schränken, die man da spielt, in die man sich natürlich, die ich mich überhaupt nicht hineinversetzen konnte, muss man halt sagen, Gears of War ist, glaube ich, so das erste Spiel gewesen, wo man wirklich das Gefühl hat, okay, das ist jetzt Next Gen. Also grafisch gesehen, war zum Beispiel jetzt Oblivion sah jetzt bei weitem nicht so gut aus wie jetzt zum Beispiel in Gears of War, wo du wirklich das zum ersten Mal wirklich, ja, den Mund aufgerissen und gedacht hast, oh, das sieht jetzt wirklich gut aus. Und ich meine, gameplay-technisch, Gears of War hat eigentlich das, was mittlerweile eigentlich alle Third-Person verwenden, das Deckungssystem, eigentlich erst zu dem gemacht, was es heutzutage ist. Ein super funktionierendes Deckungssystem, wodurch es vor allem auf den Konsolen natürlich sehr gut möglich war, dann auch spannende Schussgefechte zu haben und so weiter. Und natürlich mit dem Lancer einer der vielleicht most iconic weapons in dieser Generation. Also ein MG mit einer Kettensäge ist, glaube ich, so mit einer der coolsten Kombinationen, die man sich so vorstellen kann. Ich weiß noch, als ich das erste Mal dann diese Lance in der Hand hatte und dann so, mit B Nahkampf, okay, und dann zersägst du diesen Locust, das war schon awesome. Ja, okay, awesome, sehr gut. Ja, richtig. Also, ich meine jetzt, die Nachfolger waren natürlich dann in dem Sinne die gleiche Formel, natürlich noch mit ein paar neuen Spielmodi, Multiplayer nochmal ein bisschen ausgebaut und so weiter. Aber ich glaube wirklich, so Gears of War 1 war damals, als ich damals gespielt habe, vor allem im Coop, wirklich ein sehr tolles Erlebnis, vor allem auch wegen des kooperativen Moduses, später sogar zu viert möglich. Ich glaube, auch dahingehend muss man das Spiel loben. Vielleicht, glaube ich, im Coop-Sektor dieser Generation war es mit Sicherheit einer der coolsten Singleplayer-Kampagnen, die ich diese Generation gespielt habe. Und von daher, mal schauen. Ich meine, ich habe den letzten Teil Judgment noch gar nicht gespielt, weil es war so ein bisschen wie Ascension, so ein bisschen, ja, Spin-off-mäßig, nicht mit dem Hauptteam und so weiter. Und ich weiß nicht, wie gut es geworden ist. Es soll doch einigermaßen okay sein, aber mal schauen. Vor allem mal gespannt, was mit der Franchise noch weiter passieren soll, nächste Generation. Aber an sich wirklich, glaube ich, eines der Titel, das man in dieser Generation auf jeden Fall erwähnen muss. Ja, definitiv. Also wie gesagt, ich glaube, es war so der erste große Blockbuster. Es ist auch von Anfang an, also ich glaube, da gab es auch schon vor Launch einiges an Hype drum. Ist auch ziemlich gut gestartet von Anfang an und war, glaube ich, ja, wie gesagt, so der erste richtig große Titel eben für die beiden neuen Konsolen, ist ja Quatsch, der 360. Das Lustige war, dass Gears of War 1 ja, ich weiß gar nicht, ob es immer noch ist, aber es war damals in Deutschland indiziert und konnte nicht verkauft werden. Und es hatte dann zur Folge, dass in den österreichischen Charts sich mehr Gears of War 1 Teile verkauft haben, als es Xbox 360 in Österreich gab. Echt? Ja. Das ist ja lustig, das wusste ich auch nicht. Awesome. Ja, ich weiß gar nicht, ob das heutzutage noch auf dem Index ist. Also 3 ist auf jeden Fall in Deutschland erschienen, aber 1 und 2, da wüsste ich nicht, dass die jemals vom Index genommen wurden. Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, die sind immer noch indiziert, 1 und 2. Also eins auf jeden Fall, wie ich gerade lese. Zwei konnte ich sogar noch nicht nachschlagen, aber kann weil, gut weil, sein. Weil drei ja, waren alle überrascht, dass es die FSK 18 gekriegt hat, die USK 18, weil um ehrlich zu sein, ist Gears of War 3 nicht unbrutaler als 1 und 2. Nö, kann ich mir auch nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Ich hab's aber auch, ich meine gut, das war natürlich auch noch ein bisschen andere Zeit, das muss man sich auch bedenken. Ja. Ne? Also eins und wann ist 2 erschienen, Gears of War 2? Keine Ahnung, 2008, 2009, irgendwie sowas um den Dreh. Ja, also ich meine, da ist es vielleicht auch nochmal, ja, also es ist schon lang genug her, irgendwie Gears of War 3 vielleicht dann einfach dann noch ein bisschen die Zeit eine andere, dass man sich ein bisschen mehr dran gewöhnt dann hat. Dann hätte man es aber mittlerweile auch 1 und 2 vom Index nehmen können. Das hat man bei God of War damals ja auch gemacht. Also von daher, ja, mal gucken. Vielleicht. Ja, genau, ist ja, ja, man weiß es nicht so genau, aber macht schon irgendwie bei dem Spiel auch Sinn. Ich bin zwar auch noch jemand, der dieses ganze Nahkampf hier, ne, mit Leute zersägen, mit Kettensäge am Maschinengewehr. Da haben wir auch schon mal in unserer Gewalt in Videospielen-Folge drüber geredet. Ich kann da nichts mit anfangen. Ich finde das unsinnig und quatschig. Und auch, ich meine, was natürlich ikonisch gemacht hat, waren auch diese Blutspritzer auf dem Bildschirm. Ja. Das haben ja auch ganz viele Leute danach übernommen, dass man das direkt hat. Ich kann damit nichts anfangen, aber jedem das sein. Das ist ja auch relativ egal. So vom Spiel her soll es ja echt sehr gut gewesen sein. Ich meine, auch das wieder der Anfang von etwas, absolut. Dieses Cover-Shooter-System, was eben Gears of War mit seinen an Betonwänden kleben eben mehr oder minder erfunden hat. Und soweit ich jetzt irgendwie weiß, ohne die Gears of War jemals gespielt zu haben, dem generellen Einvernehmen nach macht es wohl auch immer noch Gears of War am besten bis heute. Ist auch eine Sache, ich meine, auch der Cover-Shooter, und wir werden sowieso noch über die Generation Shooter im Laufe dieser Diskussion hier reden, aber auch dieses Cover-Shooter-Ding war danach und ist bis heute immer noch relativ groß auf jeden Fall. Und auch das hat Gears of War vom Prinzip erfunden. Ich meine, feste Deckung, an der man eben klebt und aus der Deckung arbeitet, gab es vorher, glaube ich, in der Form. Es gab so ein Spiel, ich habe schon wieder den Titel vergessen, auch der PlayStation 2, aber das war nicht so erfolgreich. Deswegen habe ich den Titel auch schon vergessen. Also ich meine, natürlich, also wenn ich sage, gab es das gar nicht, meine ich, es gab es noch nicht irgendwie jetzt im großen Bewusstsein irgendwie sowas. Danach waren ja Cover-Shooter überall und ständig und ewig. Gab es natürlich garantiert schon Spiele, die das vorher auch gemacht haben, aber wahrscheinlich noch keins das gut gemacht hat oder keins, das eben so relevant gewesen ist, auch in der Öffentlichkeit. Danach gab es dann haufenweise Cover-Shooter. Wir werden auch gleich auf Mass Effect kommen. Das war ja vom Prinzip her ein ähnliches Ding. Eben, das hat auch dieses Cover-System gehabt. Lass uns aber nochmal weitergehen. 2006 gibt es ja noch zwei Spiele hier auf unserer Liste. Ich glaube gerade auch das nächste ist noch sehr relevant, weil natürlich gehört zur letzten Generation, wie du es vorhin schon gesagt hast und wie ich es dreist unterschlagen habe, auch die Wii. Und die Wii, ja, ich meine, wir brauchen nicht drüber reden, dass die Wii ewig erfolgreich war in der letzten Generation. Ich glaube, für Hardcore-Gamer ist das ein bisschen was anderes, aber so grundlegend war sie trotzdem sehr erfolgreich und natürlich der erfolgreichste Titel auf der Wii war Wii Sports und Wii Sports ist eben auch 2006 mit der Wii zusammen eben rausgekommen und war natürlich das Riesending überhaupt so. Ich meine, natürlich macht Sinn, es wurde mit fast jeder Konsole ausgeliefert. Das heißt, also, natürlich hat es sich am besten verkauft, weil es immer in der Packung mit drin gesteckt hat. Aber ich glaube, es wurde auch wirklich tatsächlich am meisten gespielt. Ich meine, wir haben schon das letzte Mal drüber geredet. Einfach sich nur hinstellen und ein bisschen bowlen einen Abend lang macht selbst so Core-Gamer wie uns Spaß. Ich glaube, da kann sich niemand entziehen. Und das erste Wii Sports war entsprechend auch ewig erfolgreich. Also war ja letztendlich sogar das, was die Wii ein bisschen definiert hat, dieses, ne, Gejiggel und mit der Wiimote rummachen, das kommt eigentlich alles von Wii Sports. Ja, definitiv. Ich meine, Wii Sports ist ja wirklich, glaube ich, so dieser repräsentative Titel, den man jetzt heutzutage im Kopf hat, wenn man an die Wii denkt. Wii Sports, die ganze Familie, selbst Oma spielt mit Bowlen und so weiter. Also ich glaube, das ist so wirklich der Titel, der die Wii oder eigentlich die Grundidee der Wii eigentlich am besten zusammenfasst. Also völlig einfacher Einstieg im Zusammenhang mit der Motion-Steuerung, super einfach verständlich, super mehrspielerfreundlich, familienfreundlich, partyfreundlich. Also ich glaube, da gab es wirklich eine Zeit, wo dann plötzlich sich viele gefragt haben, wo kommen jetzt plötzlich die ganzen Spieler her, die jetzt herkommen und sagen, oh, lass so eine Runde Wii Sports spielen. Also Leute, die sich vorher nie für Videospiele interessiert haben. Das mag jetzt natürlich wieder der eine oder andere gut oder schlecht finden, aber letztendlich war das halt wirklich so. Also plötzlich wurden halt Leute zu, sag ich jetzt mal, Spielern, die vorher sich überhaupt nicht damit begeistern konnten. Also von daher, muss man Wii Sports auf jeden Fall in einer Auflistung zur letzten Generation auf jeden Fall erwähnen. Ja, wieso? Wie viele Wii-Spiele, die wahrscheinlich jetzt für viele Leute auch nicht unbedingt so relevant sind, nicht so in die Core-Ecke gehören, aber trotzdem, sie waren halt ewig erfolgreich. Und wie du schon gesagt hast, gerade die Wii hat eben so viele Leute auch zum Videospielen gebracht. Die wenigsten davon werden wahrscheinlich jetzt irgendwie deswegen Core-Spieler geworden sein, aber trotzdem war es schon, glaube ich, recht interessant irgendwie auch. Gerade wenn man eben Freunde hat, die auch Core-Spieler sind, die sich da trotzdem für begeistern können. Also ich persönlich hatte nicht so viele Freunde, die eine Wii hatten, aber ein guter Kumpel von mir hatte eben eine. Und natürlich haben wir dann so Sachen gespielt, wie zum Beispiel No More Heroes oder, keine Ahnung, irgendwelche Dragon Ball Z-Prügelspiele, die natürlich auch viel Spaß gemacht haben, aber trotzdem haben wir auch abends mal 2 Stunden gestanden, nur gebowlt. War immer so eine Sache, die man zwischendurch machen konnte. Auch ich gehöre dazu und habe es auch super gern gemacht und mache es auch heutzutage noch gern. Schon durchaus wichtig, glaube ich. Und dann vielleicht zum letzten Spiel 2006, bevor wir ins nächste Jahr übergehen, was noch rausgekommen ist, Company of Heroes. Ja, der erste Teil ist eben genau der, wie gesagt, bestbewertete Strategiespiel aller Zeiten und, glaube ich, auch im generellen Konsens der Strategiespieler sehr beliebt. Ich glaube, das Business-Problem daran ist, dass es halt deswegen relevant ist, aber ich glaube, den meisten Konsolenspielern wird das 0, nichts sagen. Komplett. Ja. Zum einen, weil Strategiespiele, glaube ich, Strategiespiele sind natürlich absolutes PC-VT, einfach weil es sie auf der Konsole nicht gibt. Und zum anderen, weil auch damals schon Strategiespiele wieder so ein bisschen im Niedergang waren, als relevantes Genre, eben wahrscheinlich auch, weil die Konsolen so groß geworden sind. Ich persönlich kann mit realistischen Zweiter Weltkriegs-Strategiespielen nicht viel anfangen, deswegen habe ich auch nie Company of Heroes gespielt. Jetzt bräuchten wir eigentlich einen guten Kumpel von uns beiden, der uns da wahrscheinlich einiges zu sagen könnte, weil der große Fan ist. Ich glaube, es ist, wie gesagt, hauptsächlich einfach relevant als eins der großen Strategiespiele nochmal, die dann in der Generation eigentlich hauptsächlich gefehlt haben, wenn man jetzt mal sowas wie Sims zum Beispiel rausnimmt. Und war halt jetzt gerade auch am Anfang der Generation eben nochmal ein großer Titel für den PC. Oblivion war natürlich auch ein großes PC-Spiel. Ich meine, Gears of War ist auf dem PC auch erschienen. Groß relevant war es, glaube ich, nicht. Und Wii Sports natürlich ein Wii-Spiel. Ich glaube, auch da schon war jetzt gerade, weil eben die neuen Konsolen raus waren, der PC nicht mehr ganz so relevant in dem Jahr. Und Company Heroes war eben nochmal dieses eine PC-exklusive Spiel, das, glaube ich, da nochmal zeigen konnte, dass es durchaus noch Grund gibt, auf dem PC zu spielen. Und wie gesagt, das hat ja halt auch die Wertung eingefahren, die es eingefahren hat. Also von daher, ja, denke ich, gehört das in der Aufzählung definitiv mit rein. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch schon ins nächste Jahr. Da kannst du ja eigentlich mal starten. Was war denn Anfang des Jahres am relevantesten quasi? Beziehungsweise, also, da habe ich auf meiner Liste Bioshock. Ach ja, Bioshock, stimmt, ja. Das ist natürlich, glaube ich, ja, eines der wichtigsten Spiele dieser Generation gewesen. Ich glaube, viele würden sagen, also ich habe es ja jetzt neu angefangen und obwohl ich wirklich es mögen wollte, ist glaube ich, einfach der First-Person-Shooter nicht einfach das falsche Genre für mich. Aber rein atmosphärisch gesehen und das Setting und die Welt, fantastisch. Also, wenn es in jedem anderen Genre wäre, glaube ich, könnte es wirklich einer meiner absoluten Lieblingsspiele sein. So ist es leider, nicht. Aber ich kann durchaus natürlich nachvollziehen, warum Bioshock erstens so ein erfolgreicher Shooter war und zweitens auch, warum er so viele Fans hat und auch dementsprechend auch seine Nachfolger gefunden hat. Ich meine, die ganze, also Rapture ist, also das erste Mal, wenn du wirklich in der Rapture runtergehst, ist ist einfach nur der Wahnsinn. Also dieses Set, dieses dunkle Setting, bisschen gruselige, bisschen Horror-Elemente, diese ganzen skurrilen Sachen, die man über diese Welt herausfindet, wenn man diese, was waren das? Waren das Tonbänder? Ja, genau, die Tonbänderaufnahmen, findet und so weiter. Also super, super cool gemacht. Ich glaube, Big Daddy ist auch so eine Figur geworden, die auch wirklich diese Generation wirklich geprägt hat. Ich glaube, jeder weiß mittlerweile, was ein Big Daddy ist und wie der auszusehen hat. Ich glaube, du kannst wahrscheinlich sogar noch mehr dazu sagen als ich. Ja, absolut. Also ich meine, das Spiel war für mich definitiv gerade Anfang der Generation eins der wichtigsten und besten Spiele. Ziemlich lange, glaube ich, bei mir, also neben natürlich sowas wie zum Beispiel Oblivion auf Platz 1. Gerade bei Shootern absolut. Ich bin natürlich auch ein riesen System Shock 2 Fan gewesen und Ken Levine, der, ich weiß gar nicht, was der war, bei Bioshock Lead Designer, Producer, ich weiß es gar nicht mehr, aber der zumindest federführend an dem Projekt gearbeitet hat, der hat ja auch System Shock 2 mitgemacht. Und das merkst du natürlich an allen Ecken und Enden. Das ist in dem Sinne ein spiritueller Nachfolger zu System Shock 2, ist allein schon, wie es die Geschichte erzählt, ist 1:1 so und System Shock 2 auch so. Und auch wieder diese, ich meine, System Shock 2 war es, diese Weltraumstation, jetzt das geschlossene Rapture. Wunderschön gemacht, die Atmosphäre war fantastisch. Ich fand, es gab in System Shock 2 noch ein bisschen besseren Antagonisten. Also das Spiel hatte, finde ich, also Bioshock 1 hatte durchaus auch seine Fehler, auch gerade was das Gameplay angeht. Die Plasmiden, fand ich, waren ein bisschen zu gimmicky, also man hat sie oft nicht gebraucht und sie waren eher so Rumspielerei, ohne dass sie wirklich spielrelevant waren, aber gerade, glaube ich, was Atmosphäre und Geschichte angeht, eins der intensivsten Spiele, gerade zu der Zeit. Auch ein Spiel, auf das ich gern nochmal wieder zurückblicke und das ich auch immer nochmal wieder ausgepackt habe. Also das habe ich, glaube ich, insgesamt auch schon dreimal durchgespielt, mindestens. Vor allem, wenn man damals, und ich weiß noch, als ich damals mir Bioshock geholt habe, hatte ich gerade eine neue DirectX 10 Karte und Windows Vista, und das war ja auch eins dieser Spiele, dass man DirectX 10 spielen konnte. Das ist leider immer nach ungefähr 10 Minuten abgestürzt, deswegen musste ich dann DirectX 9 spielen am Ende, weil natürlich auch DirectX 10 nicht so der beste Standard war. Aber trotzdem war es schon unglaublich beeindruckend, am Anfang da im Wasser zu landen und dann eben auf den Aufzug zuzuschwimmen, der da mitten im Meer steht, und das in DirectX 10 Grafik mit diesem schönen dynamischen Wasser. Also es war auch gerade grafisch unglaublich beeindruckend, und natürlich Artstyle ist über alles erhaben, also diese Art Deko von der Stadt war einfach wunderschön. Extrem cooles Spiel, muss ich auch sagen. Also definitiv auf meiner Top 10 der letzten Generation, unter den letzten 5, würde ich wahrscheinlich sogar sagen. Wirklich tolles Spiel. Wie gesagt, ich bin auch ein riesen System Shock 2 Fan, und da das halt eben so ein Nachfolger war, ganz, ganz ausgezeichnet. Der zweite Teil leider nicht ganz so, weil er vor allem einfach nicht viel Neues gemacht hat und einfach nur ein bisschen weiter gestrickt hat, das Ganze. Viele meinen, die Geschichte ist sogar noch besser, finde ich strittig. Grundlegend, glaube ich, aber dann eben der nächste große Schritt war ja dann Bioshock Infinite. Dazu kommen wir auch noch. Auf das wir dann ja noch am Ende kommen werden. Ja, auf jeden Fall tolles Spiel. Ich würde aber sagen, wir gehen weiter, und als nächstes kommt dann ein Spiel, das uns, glaube ich, beide komplett eigentlich nicht interessiert und uns vorbeigegangen ist, aber natürlich trotzdem total relevant ist. Wobei ich es auch interessant finde, dass es dann schon der dritte Teil ist, Halo 3. Ja. Halo 3, keine Ahnung. Also ich hätte jetzt ja schon behauptet, Halo 1 müsste eigentlich auch in der Generation sein. nur vom Gefühl her. Ist natürlich völliger Quatsch. Klar, Halo 1 ist auf der Xbox gewesen, aber trotzdem irgendwie, Halo ist für mich so ähnlich, glaube ich, wie für dich wahrscheinlich WoW war. Das ist diese ewige Instanz irgendwie so, und ich hatte da auch kein Bewusstsein für, wann die angefangen hat, wobei, wie gesagt, ich hätte das wahrscheinlich sogar eher in dieser Generation angeordnet, aber es war schon tatsächlich Halo 3, noch ein ziemlich großer Halo-Teil, würde ich behaupten. Ich meine, danach wurde es ja ein bisschen schwierig. Vor allem ist es der letzte, Hauptteil von Bungie. Ich meine, Bungie hat ja noch später noch ODST und Region so gemacht, aber Halo 4 war ja nicht mehr von Bungie, und Halo 3 ist der letzte Haupttitel von Bungie, und ich habe Halo 3 sogar gespielt im Coop. Recht? Ja. Tatsächlich, das wusste ich gar nicht. Ich hab's mit einem Kumpel, weil wir irgendwie, das war damals zur Anfang der Generation, gab's kaum Coop-Spiele, und so, ja, was gibt's denn noch? Ja, Halo 3. Ja gut, lass uns aber mal kurz ausleihen und durchspielen. Also ich habe sogar Halo 3 gespielt, und naja, ich weiß nicht, im Coop war es einigermaßen okay, aber das, ich kann jetzt auch gar nicht so viel dazu sagen, weil wenn ich halt First Person nicht mag, dann mag ich sie halt nicht. Können mir schon vorstellen, dass viele sagen, es ist super gut, vor allem Multiplayer, den ich nicht gespielt habe. Halo 4 soll zum Beispiel Multiplayer nicht ganz so gut gewesen sein, zumindest sind da die, habe ich letztens gesehen, dass da die Multiplayer-Zahlen oder Spielerzahlen relativ schnell nach Launch gesunken sind. Aber Halo 3 scheint wirklich noch dieses Spiel gewesen zu sein, was dann auch vor allem wegen dem Multiplayer gespielt, also die Kampagne war jetzt meiner Meinung nach nichts Besonderes. Mein Grafik sah auf jeden Fall gut aus und so, aber ich hatte zum Beispiel das Gefühl, dass Gears of War zum Beispiel besser aussah, aber kann jetzt auch daran liegen, dass ich das Gefühl habe, es war einfach das bessere Spiel. Aber ansonsten, ja, aber Halo 3 muss man, glaube ich, auf jeden Fall erwähnen, weil ich glaube, es war von vor allem in zur damaligen Zeit auch Neben dem Spiel, was wir vielleicht als nächstes erwähnen, der größte Multiplayer-Shooter, den es auf der Xbox 360 gab und der natürlich dann auch extrem vom guten Xbox Live vom System profitiert hat. Ja, absolut. Und wir können auch gleich auf das nächste Spiel übergehen, nämlich Call of Duty 4 Modern Warfare. Ja. Wahrscheinlich der definierende Shooter der letzten Generation, zumindest am Anfang. Also der hat, glaube ich, auch wieder dieses große Zeitalter des Shooters eingelöst. Und ich glaube, da werden wir jetzt dann auch gleich noch im Anschluss direkt drüber reden, dass letzte Generation so ein bisschen die Shooter-Generation war. Tatsächlich war Call of Duty 4 Modern Warfare, und auch wenn man viel auf diese Serie heutzutage hatet, ich habe leider nach Modern Warfare nichts mehr gespielt. Ich habe weder Modern Warfare 2 gespielt, noch die 1000 anderen Teile, die kamen. Hier irgendwie mit Vietnam und so ein Kram und Black Ops und World at War und so ein Kram. Das habe ich alles nicht gespielt. Ich habe nur Modern Warfare gespielt und muss sagen, es war auch ein ganz ausgezeichnetes Spiel. Ich habe auch nur den Solo-Modus gespielt. Ich habe, glaube ich, nie Multiplayer gespielt, auch wenn der ja auch ganz fantastisch gewesen sein soll. Der Solo-Modus war toll, war eine coole Geschichte, extrem intensiv inszeniert, mir das sehr gut gefallen. Und war natürlich unendlich erfolgreich einfach. Und ja, wie schon gesagt, danach kam dann auch so ein bisschen die Generation des Shooters. Halo war schon so ein bisschen im Ausklang, aber gerade ja, Call of Duty hat es so ein bisschen wieder eingeläutet. Und danach kam dann ja auch wirklich einiges. Also ich meine, vielleicht ja, legen wir einfach da ja, mal los. Was, ich würde nur kurz mal was zu Modern Warfare sagen. Und zwar, ja, das Lustige ist ja, dass mittlerweile Modern Warfare so gehatet wird und so gemolken und so weiter. Wenn man sich das mal anschaut, als Call of Duty 4 Modern Warfare erschienen ist, da haben alle gesagt, oh mein Gott, endlich was Neues. Davor, wenn man sich mal ein bisschen zurückerinnert, waren Call of Duty, Medal of Honor, reine WW2-Shooter. Und es gab nur Zweite Weltkrieg-Shooter. Also die vorletzte Generation war, glaube ich, nur Zweite Weltkrieg-Shooter. Und da haben alle gesagt, oh, endlich mal neues Setting, ganz neue Inszenierung. Und dementsprechend ist es sehr erstaunlich, wie schnell sich das wirklich gewandelt hat, dass man jetzt heutzutage das Gefühl hat, oh Gott, davon gab es schon viel zu viele und der Markt wieder völlig übersättigt. Und während das damals wirklich noch wirklich ein super frisches Setting war für einen First-Person-Shooter. Ich meine, das war ja damals so ein bisschen wie dann eben, ja, wie du es jetzt gerade schon beschrieben hast, heutzutage ist diese ganze Moderne schon wieder total, ne, kacke quasi oder so völlig übergessen. Es war damals genau dasselbe mit Call of Duty Modern Warfare, als rausgekommen ist, weil da war es nämlich so, dass es dann gerade der neue frische Wind war, weil nämlich, ja, der Zweite Weltkrieg komplett überladen war mit tausend und tausend Spielen. Ich glaube, vor allem ist es ein bisschen auch die Generation des Shooters gewesen und, ne, dass wir ja jetzt so ein bisschen in die Richtung kommen, weil halt einfach auch der Shooter sich eben am Anfang etwas schwer getan hat auf den alten Konsolen, PlayStation 2 sowieso, Xbox vom Prinzip her eigentlich auch, weil einfach die Steuerung schwierig war und da hat man immer noch gesagt, gerade zu der Zeit damals, der Shooter gehört auf dem PC, der lässt sich auf dem PC besser steuern. Modern Warfare war dann so dieses erste Spiel und natürlich auch sowas wie Gears of War, was natürlich kein First-Person-Shooter war, aber so in die Richtung und auch Halo hat es ja immer bewiesen, es kann durchaus funktionieren, das Ganze eben auch mit einem Gamepad zu steuern. Und dann ging gerade nämlich dieses große ja, Multiplayer-Shooter-Ding auch los. Ich meine, Shooter, Generation des Shooters, in Anführungsstrichen, vor allem des Multiplayer-Shooters, würde ich sagen. Konsolen-Multiplayer war dann hauptsächlich eben Shooter-Multiplayer und das fing mit Modern Warfare an. Und ich glaube, das war eben auch der entscheidende Punkt. Ich glaube, ohne dieses Multiplayer-Ding wäre es glaube ich, gar nicht so die Generation des Shooters geworden. Schon bei Modern Warfare 2 haben viele Leute gesagt, wow, das Spiel ist total schrecklich. Wie kann das sein, dass so viele Leute das spielen? Vor allem, weil man das Gefühl hatte, dass alle Leute geschlossen gegen dieses Spiel schon irgendwie ein bisschen haten. Es ist ein bisschen dieser WoW-Effekt. So. Irgendwie hat man das Gefühl, jeder hasst das Spiel, aber trotzdem kauft es jeder. Richtig, aber vor allem, da hatte ich auch das Gefühl, dass es, wo es bei WoW irgendwie man so das Gefühl hatte, da kann das tatsächlich nicht stimmen, habe ich auch da das Gefühl gehabt, dass es tatsächlich auch Leute gab, die das Spiel nicht mochten, es aber trotzdem gekauft haben. Ganz einfach, weil der Multiplayer-Modus eben relevant war. Und ich habe tatsächlich halt viele Leute auch kennengelernt, die gesagt haben, ja, natürlich, ich finde Modern Warfare 2 oder weiß ich was, Black Ops oder so ein Kram, ich finde die ganzen Spiele eigentlich auch scheiße, ich finde auch, das ist reines Gemälke, aber ich zock die auch nie, ich zock nur Multiplayer, ich kaufe mir das Spiel und werde nicht ein einziges Mal den Solo-Modus spielen, ohne jetzt irgendwie den Solo-Modus kritisieren zu wollen, ich glaube, der ist gar nicht mal so schlecht sogar, also wenn man auf so Popcorn-Unterhaltung eben steht, viele Leute kaufen es einfach für den Multiplayer-Modus und ich glaube, das war eben deswegen auch die Generation des Shooter, weil es eben Multiplayer-Shooter einfach das große Ding waren und Multiplayer auf der Konsole hauptsächlich in Shootern gespielt wurde, was ja auch durchaus Sinn macht, ich meine, deswegen sind Shooter auf dem PC vorher so erfolgreich gewesen und auf den meisten LAN-Partys wurden nun mal so Sachen gespielt, wie zum Beispiel Half-Life 1 Deathmatch, Team Fortress, Counter-Strike, all diese Sachen, das sind halt einfach gute Spiele, um sich eben kompetitiv online zu vergleichen. Es ist halt erfordert schnelle Reflexe, es erfordert eine gute Koordination, es erfordert gutes Teamwork und das sind alles so Sachen, die eben ein gutes Multiplayer-Spiel ausmachen. Und ja, da haben quasi so die Shooter den großen Siegeszug angetreten, die sie letztendlich irgendwie in der Generation gerade was Multiplayer eben hatte. ja. Eben Multiplayer angeht, eben hatten. Ja, dem ist ja eigentlich fast nicht hinzuzufügen. Ich meine, klar, Multiplayer ist, glaube ich, wahrscheinlich das wichtigste Argument dafür, warum der Shooter diese Generation so groß geworden ist, wenn man natürlich bei den Shootern noch den Third-Person-Shooter mit einbezieht, natürlich auch bessere Technik, ja, und so weiter, eben auch vielleicht durch Deckungssystem, du hast auch ein bisschen mehr Zeit dann, wenn du auf dem Controller ein bisschen langsamer bist. Dementsprechend auch der Third-Person-Shooter ist natürlich auch sehr viel größer geworden, als es früher ist. Also generell, letzte Generation hat man auf jeden Fall sehr viel Zeit als Videospieler mit Pistolen und Munition verbracht. Also durchaus sehr viel mehr, als man das eine Generation davor getan hat. Absolut. Und das hat natürlich auch ein bisschen was mit der Technik zu tun, natürlich. Das muss man auch zusätzlich noch erwähnen. So ein Shooter macht natürlich auch immer ein Stück weit die Grafik aus und gerade auch der Controller halt eben, ein Xbox-Pad, das bis heute eben, ne, von den meisten Leuten als das beste Gamepad überhaupt gewertet wird, hat eben auch mit seinen besonders guten Analog-Sticks eben dann auch den Shooter ermöglicht, ein bisschen. Ja, dann gehen wir weiter. Was steht als nächstes bei dir auf der Liste? Super Mario Galaxy. Ah, Super Mario Galaxy. Wie ich gerade erfahren habe, anscheinend, oder wie du mir, glaube ich, ja, gerade erzählt hast, das beste Super Mario-Spiel aller Zeiten, was ich völlig unfassbar finde, aber ich habe es auch nicht gespielt, deswegen... Also ich möchte mich da nicht aus dem Fenster hinausnehmen, ich habe es nicht gespielt, aber ich weiß, dass es für viele das beste Mario aller Zeiten ist, und auch immer noch in jeder Auflistung von Game of the Generation auf den großen Websites, die ich jetzt bisher gesehen habe, hat Super Mario Galaxy auch nicht gefehlt. Eurogame hat sogar als das beste Spiel der letzten Generation gewertet. Also ich kann halt leider nicht so viel dazu sagen, aber was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass mit Super Mario Galaxy sie es wirklich geschafft haben, nochmal, also die Mario-Formel nochmal so mit Kreativität, sage ich jetzt mal, neu zu beleben, dass, was heißt beleben, ich meine, sie waren nie tot, aber dass es trotzdem wieder ein Spiel war, wo man einfach sagen muss, so muss ein Jump'n'Run oder ein 3D-Jump'n'Run sein. Und ich habe nur ein paar Schnipsel bisher davon gesehen, ich habe es nicht selbst gespielt, aber ich zweifle überhaupt nicht daran, dass Super Mario Galaxy ein super Spiel geworden ist. Ganz einfach deswegen, weil Nintendo, also wenn Nintendo irgendwelche Spiele machen kann, dann solche. Und daran habe ich überhaupt keinen Zweifel. Nee, absolut. Also ich glaube, bei mir ist einfach nur so ein Radar auch geflogen, weil ich mich eben mit der Wii nicht so viel beschäftigt habe und obwohl ich ein durchaus auch Mario-Fan bin, wie glaube ich jeder Spieler, das irgendwie ist, weil jeder Spieler irgendwie mal eine Zeit lang Mario gespielt hat, habe ich trotzdem einfach auch mit Mario Galaxy irgendwie nie so richtig, ja, Großes am Hut gehabt. Ich wusste einfach, dass das beste 3D-Mario einfach bis dahin Mario 64 war. Und das war halt das Spiel, was ich auch noch gespielt hatte. Aber ich kann mir auch, wie du schon gesagt hast, durchaus vorstellen, dass Galaxy da nicht dem in nichts groß nachstand und wahrscheinlich noch ein ganz Stück besser war. Aber wie man sieht, auch die Wii ist durchaus vertreten auf unserer Liste, auch wenn wir beiden dann leider nicht mehr so viel zu sagen können oft. Ja, als nächstes dann die Orange Box und damit eigentlich ja hauptsächlich Portal. Ich meine, Half-Life 2 war ja schon davor und gehört definitiv eigentlich nicht mehr in die Generation. Aber ich glaube, Portal war eben mit der Orange Box zusammen dann ausgeliefert die große Überraschung, würde ich jetzt behaupten. Nicht unbedingt nur wegen dem Spiel, war natürlich ein tolles Spiel, aber einfach auf die Art und Weise, wie es entstanden ist. Und ich glaube, das ist eben die Sache, die die meisten Leute so schön daran fanden. Und das hat auch wieder so ein bisschen diese Arbeitsweise von Valve gezeigt, weil Portal ja am Anfang als ein reines Experiment entstanden ist, um eben die Source Engine zu nutzen. Als kleine Physikspielerei, die nur intern eigentlich von den Programmierern und Leuten bei Valve genutzt wurde, zum Rumspielen und ein bisschen Quatsch machen quasi. Es war eigentlich nur ein Test, der dann aber so gut lief, dass sie irgendwann gesagt haben, okay, wir werden das veröffentlichen und ich meine, es war ja auch mehr als erfolgreich, also Portal war ein absoluter Kulthit, ist bis heute ein absoluter Kulthit. Der zweite Teil hat sich auch ewig gut verkauft, der dann als komplettes Retail-Spiel rausgekommen ist. Also Portal war ja eigentlich in der Orange Box nur eine Dreingabe, es war ja hauptsächlich Team Fortress 2 und Half-Life 2. Und tatsächlich hat dann Portal fast beide so ein bisschen wie man das im Deutschen sagt, weiß ich gar nicht so genau, so ein bisschen quasi in den Schatten gestellt. Ich glaube, die Show genommen auf jeden Fall. Also ich glaube, das fast kann man sogar weglassen. Das hat es definitiv getan. Und ich meine... Natürlich, ja, auch, weil es so eine Überraschung ist. Portal ist natürlich ein schönes Beispiel dafür. Es ist an sich man könnte sagen, ein Ego-Shooter, aber der genau das Gegenteil macht, was ein Ego-Shooter macht. Du schießt keine Munition, du tötest in dem Spiel an sich keine einzigen Menschen. Ich meine, ich habe sogar Portal selbst gespielt auf dem PC und war ein absolut fantastisches Spiel. Ich meine, für die kurze Länge, für das, was du tust, für diese kleinen Puzzles, hast du ungefähr, glaube ich, einen der most memorable Villains, den du jemals in einem Spiel hattest. Ich meine, GLaDOS war nach dem Spiel schon Kult und ich glaube auch völlig zu Recht. Es gibt Zitate aus diesem Spiel, die werden, glaube ich, für immer in der Videospielwelt bleiben. Ich glaube, ich spoiler nicht, wenn ich sage, the cake is a lie. Absolut, dazu noch dieser fantastische Ending-Song, den ich auch auf meinem MP3-Player habe. Ich glaube, dieses Spiel ist wirklich zu Recht cool, nicht nur für diese coolen Rätsel mit den Portalen und so weiter, sondern eben vor allem auch die Art und Weise, wie die Story erzählt wurde und wie diese Beziehung mit GLaDOS, also durchgehend, ist super, super Spiel. Ist einfach so ein bisschen einfach so eine Hommage an diese unglaubliche Kreativität, die da eben reingeflossen ist, obwohl es eben nur so ein Nebenherprojekt war, sieht man halt auch gerade, was diese Freiheit eben, die Art und Weise, wie das Projekt gestrickt war, war es ja absolut frei, weil es ja einfach, wie gesagt, nur so nebenher entstanden ist, und aber gerade diese Freiheit hat eben ermöglicht, so ein bisschen vielleicht das vorwegzunehmen, was später Indie-Spiele dann im großen Stil gemacht haben, über die werden wir auch noch ausführlicher reden, und natürlich ist Portal in dem Sinne kein Indie-Spiel, aber es hat, glaube ich, einen ähnlichen Werdegang gehabt, als dass es eben nicht groß unterstützt wurde, es wurde intern von wenigen Leuten als eine kleine App quasi so ein bisschen entwickelt und ist dann eben zu so einem riesigen Kulthit geworden, und das auch völlig zu Recht, und das zeigt halt eben, wie viel so Kreativität bei so einem Projekt auch ausmacht. Das Spielprinzip war natürlich extrem genial und sehr, sehr geschickt gemacht. Trotzdem glaube ich, ja, wie du schon gesagt hast, war ein großer Anteil an dem Erfolg eben die Atmosphäre und die Geschichte, und selbst die Heldin Cell, die ja nie irgendetwas sagt, ist also absolute Kultfigur geworden. Also in diesem Spiel hat irgendwie einfach alles funktioniert, und Portal 2 hat das ja auch gezeigt. Von daher glaube ich, so der erste große Kulthit auf jeden Fall, den wir dann da in der Generation gehabt haben. Und direkt danach kam dann lustigerweise genau das Gegenteil vom Prinzip her, nicht im Sinne von völlig unbekannt und kacke, sondern weiß nicht unbedingt durch Story oder sonst was zu überzeugen, sondern nur rein durch Technik, Crysis. Ich glaube, bis heute die Benchmark für Hardware, ja. Lustigerweise. Ich meine, wir sind jetzt im Jahr 2007, das muss ich mir auf der Zunge zergehen lassen, selbst am Ende der derzeitigen Generation ist Crysis immer noch der Grafikprimus. Und auch heutzutage wird der PC immer noch daran gemessen, wie gut läuft Crysis bei dir in voller Auflösung mit den höchsten Einstellungen. Dann weißt du, wie gut dein PC ist. Crysis war, glaube ich, auf jeder anderen Ebene völlig irrelevant, aber sah halt so unglaublich fantastisch aus, dass es halt, ja, trotzdem riesen. Also Crysis war trotzdem ein toller Shooter, ohne Frage, aber ich glaube, ohne die Grafik wäre das ziemlich untergegangen, aber durch die Grafik ist es eins der technisch relevantesten Spiele der letzten Generation gewesen, wenn nicht sogar das technisch relevanteste Spiel der letzten Generation. Ja, wahrscheinlich die bekannteste Tech-Demo aller Zeiten. Richtig, so ein bisschen. Ich meine, selbst Crysis 2 sieht vergleichsweise schlecht aus, und noch immer ist Crysis 1 der Platzhirsch, was Technik angeht. Natürlich, weil Crysis 2 auch für die Konsole mitentwickelt wurde. Wann wurde Crysis geportet? Ich weiß nicht. Vor anderthalb Jahren? Auf jeden Fall erst recently, also. Ja, wollte sagen, also es ist noch nicht lange her. Also es ist 2007 rausgekommen und ich glaube, erschienen auf der Konsole ist es 2011 oder 2012. Also es ist noch nicht lange her, dass es überhaupt geportet wurde. Das zeigt eben, wie weit es dann auch der Technik damals voraus war. Also man brauchte damals den absoluten High-End-High-End-PC, um es irgendwie ansatzweise auf höchsten Einstellungen zu spielen und auch noch halbwegs vertretbare Framezahlen zu haben. Ich glaube, technisch das relevanteste Spiel der letzten Generation, ja, würde ich behaupten. Mehr kann ich jetzt dazu auch nicht sagen. Und vielleicht sollten wir vielleicht sollen wir da auch am besten weitergehen. Crysis-Fans werden mir verzeihen. Und zwar vielleicht, ja, zu dem Spiel, was ja auch einer der wichtigsten Franchise dieser Generation, werden sollte, nämlich Assassin's Creed. Ja, Assassin's Creed 1. Ich glaube, ich werde jetzt einfach mal über die Franchise an sich reden, weil es einfach mehr Sinn macht. Ich glaube, wir waren, also zumindest ich war, als Assassin's Creed angekündigt wurde, extrem beeindruckt von dem, was ich gesehen habe. Und auch wenn Assassin's Creed 1 das dann leider nicht ganz so, also zumindest bei mir nicht, es hat dann nicht ganz so den Tick gemacht. Es fand das Gameplay dann irgendwann ein bisschen eintönig. Hat aber dann der zweite Teil ist dann, glaube ich, wirklich das geschafft, was ich dann mir dann eigentlich darunter vorgestellt habe. Zumindest habe ich mit dem zweiten Teil, glaube ich, am meisten Spaß gehabt. Da hat man sehr viel mehr Abwechslung gehabt. Ich meine, Freerunning hat auch schon im ersten gut funktioniert, aber hat im zweiten mindestens genauso gut funktioniert. Es lässt sich drüber streiten, ob jetzt Ezio oder Altair die besten Charaktere waren. Altair hatte halt leider nicht so viel Charakter, oder zumindest wurde nicht so viel davon gezeigt. Ezio war natürlich der sehr viel greifbare Charakter. Dementsprechend, glaube ich, ist Assassin's Creed zwar auch bis heute, glaube ich, das beliebteste Assassin's Creed, meiner Meinung nach zu Recht. Man kann sich jetzt drüber streiten, wie gut oder wie schlecht das jetzt ist, dass es dann jedes Jahr einen neuen Ableger gab, Brotherhood, Revelations 3, jetzt 4. Aber ich glaube schon, dass Assassin's Creed damals, vor allem als es vorgestellt wurde, schon bei vielen gedacht haben, ja, das ist auch wieder so ein Spiel, das auf jeden Fall Next Gen in dieser Menschenmenge verschwinden, diese ganzen Städte darstellen. Ich glaube, das ist auch das, was bis heute den größten Reiz von Assassin's Creed ausmacht, nämlich das Freerunning durch sehr gut reproduzierte alte Städte in verschiedenen Settings, die noch relativ sehr unverbraucht sind, egal ob es mittelalterlicher Mittlerer Osten ist oder Italien in der Renaissance. Selbst Amerika zur Zeit des Unabhängigkeitskriegs ist in der Videospielwelt ein relativ unverbrauchtes Setting und ich glaube, deswegen ist es auch immer noch eines der Franchises, das mich auf jeden Fall immer noch interessieren wird, aber auf jeden Fall, ja, interessieren wird, auch wenn es nicht vielleicht einer meiner Lieblingsfranchises ist, aber definitiv auch einer der definierenden Franchises dieser Generation. Ja, absolut. Also ich bin ja jemand, der den ersten Teil schon super fand und den super gern gespielt hat. Trotz aller Kritikpunkte, ich habe unendlichen Spaß an diesem Freerunning gehabt, aber ja, ich weiß auch nicht, das war einfach auch für mich genau das, was ich machen wollte. Ich weiß, es damals noch ein guter Kumpel von mir, der gleiche Kumpel, der vorhin auch schon als Company of Heroes-Fan erwähnt wurde, dass der mir damals noch lustigerweise gesagt hat, ach so, hier übrigens, wenn dir Assassin's Creed so gut gefällt, guck doch mal Mirror's Edge. Das könnte dir vielleicht auch gefallen. Da gab es die ersten Previews zu Mirror's Edge, so kurz nach dem Rauskommen von Assassin's Creed. Auch nur deswegen bin ich am Anfang schon auf Mirror's Edge aufmerksam geworden, weil mir eben dieses Freerunning so viel Spaß gemacht hat. Trotzdem natürlich absolut richtig, der zweite Teil ist der beste der Serie, auch meiner Meinung nach. Wobei natürlich Revelations und Brotherhood jetzt dem auch nicht in vielen nachstehen, einfach weil sie ja die Geschichte nur weitererzählen. Der dritte Teil gefällt mir vom Setting her nicht, den habe ich nicht gespielt, deswegen kann ich da nicht so viel zu sagen. Ich glaube trotzdem auch, dass der zweite Teil wahrscheinlich eben auch hauptsächlich wegen Ezio der relevanteste der Serie ist. Aber trotzdem schon, ja, hat es gezeigt auch gerade, was Ubisoft am Anfang der Generation noch ausgemacht hat. Ubisoft war einer dieser Publisher und ist es ja auch bis heute noch, die durchaus bereit waren, auch damals, wo eben gerade Anfang der Generation auch immer, auch damals schon viele Sequels produziert wurden, sich sehr aus dem Fenster zu lehnen, etwas sehr Neues zu wagen. Ich meine, allein das Spielprinzip hatte man damals in der Form noch nirgendwo anders gesehen. Das war ziemlich originell und damit auch sehr erfolgreich zu sein. Wir haben es in Watch Dogs jetzt ja auch schon erwähnt, dass Ubisoft eben eine dieser Firmen ist, die das durchaus noch macht von den großen Publisher-Firmen, die noch ganz aggressiv und sehr mutig auch neue Franchises pusht. Und da kann man da immer eben sehen, was draus geworden ist. Also Assassin's Creed 1 war noch so eine Sache, wo man sich nicht so ganz sicher war und vieles hat nicht so gut funktionieren. Heutzutage eine der größten Franchises überhaupt in Videospielen. Haben sie sehr gut gehandhabt und wie gesagt, auch für mich der erste Teil schon ziemlich toll. Würde ich sagen, gehen wir gleich zur nächsten großen Franchise über, die wir dann, glaube ich, auch in einem Mal jetzt abhandeln werden, anstatt jeweils dann noch in den einzelnen Jahren die Sequels noch zu behandeln, nämlich Mass Effect. Mass Effect ist vielleicht nicht so, sagen wir mal, übergreifend riesig wie Assassin's Creed. Ja, aber doch einer der. Ich glaube, der, dafür der. Ja, ja, natürlich, ja. Trotzdem einer der großen Franchises, ohne Frage, und vor allem, glaube ich, nochmal ein bisschen mehr Kritikerliebling vielleicht auch. Mass Effect ist aber vor allem eine der Serien, die auch viel definiert haben, eben für die Zukunft, gerade was Rollenspiele angeht, und eben auch gezeigt haben, dass Rollenspiele anders funktionieren können. Nicht, dass das jetzt irgendwie ein großer Trend geworden wäre, die meisten Rollenspiele funktionieren immer noch so, wie die meisten Rollenspiele eben funktionieren. Aber diese Mischung aus Shooter und Rollenspiel hat schon im ersten Teil extrem gut funktioniert, im zweiten Teil, meiner Meinung nach, der beste Teil, noch ein ganzes Stück besser, auch wenn natürlich da einiges dann an Rollenspiel eingebüßt wurde. Aber so grundlegend, Mass Effect damals war, glaube ich, schon für viele eine Offenbarung. Ich war einer von denen, der es viel zu spät gespielt hat. Ich habe es, glaube ich, Ende 2008 gespielt oder so. Habe es mir in einem Steam-Sale geholt und ich wusste da nichts drüber. Ich hatte das komplett nicht mitgekriegt. Ich steckte damals aber auch nicht so groß in diesem Videospiel-News-Ding drin. Habe mich eher mit den Sachen beschäftigt, die jetzt für mich irgendwie relevant waren. Und wenn ich dann irgendwie meine Zeitschrift oder so verpasst habe, die ich mir damals gekauft habe, dann bedeutet das im Normalfall, alles, was in der Zeitschrift drin war, ist unter meinem Radar geflogen. Und so ein bisschen war es anscheinend mit Mass Effect auch, dass ich viel zu spät gespielt habe, aber dafür hat es mich dann noch umso mehr umgehauen. Also ich wusste, dass Mass Effect relativ gute Kritiken gekriegt hatte, habe es mir dann gekauft für 2,75 € im Steam Sale und habe gesagt, ach, jetzt spielst du das halt einfach mal, so schlecht kann es ja nicht sein, und ich war komplett weggeblasen. Von daher, keine Ahnung, war es definitiv, glaube ich, so der große Einstand in diese Serie, und mit dem zweiten Teil, glaube ich, hat es eben, wie gesagt, so seinen Höhepunkt gefunden. Der dritte wurde dann sehr groß kontrovers diskutiert, aber ich glaube, gerade was eben Geschichten erzählen und vor allem auch Entscheidungsfindung, und ich meine, da werden wir gleich auch nochmal drauf kommen im nächsten Spiel, aber auch, glaube ich, gerade Entscheidungsfindung und Dialogregie angeht, ist Mass Effect heutzutage immer noch absolut der oberste Standard, so ungefähr, ne? Also ich glaube, so von der Erzählstruktur her hat kaum ein Spiel irgendwie das was erreichen können. Natürlich für dich völlig irrelevant, weil du hast alles nicht gespielt und interessierst dich nicht für Science Fiction. Richtig. Von daher, ja. Ich kann aber nachvollziehen, was auf jeden Fall die ja, der Reiz an diesen Spielen ausmacht. Ich meine, ich habe ja auch schon gesagt, irgendwann werde ich mir vielleicht auch mal die Trilogie auch mal geben, je nachdem, wie ich Zeit habe und so. Aber ja, an sich kann ich leider nicht so viel dazu sagen wie du. Ja, es macht ja auch Sinn. Wie gesagt, das ist ja auch so ein Setting-Ding. Du interessierst dich einfach nicht so wahnsinnig für Sci-Fi und ich bin auch eher ein Fantasy-Mensch, aber ich kann mich durchaus mit Sci-Fi anfreunden. Ja, aber trotzdem, wie gesagt, glaube ich, so einer auch der großen Franchises der letzten Generation, auch wenn die jetzt natürlich dann schon beendet ist. Also sie haben es ja sehr konsequent gemacht und von Anfang an gesagt, wir machen eine Trilogie. Und wenn die Trilogie vorbei ist, dann ist die auch vorbei. Das haben sie auch komplett durchgezogen. Also das nächste Mass Effect-Spiel wird ja nichts mehr mit dem Hauptcharakter der jetzigen Spiele zu tun haben. Und ich glaube sogar, sie haben gesagt, das hat gar nichts überhaupt mit der Geschichte von dem zu tun. Also auch andere Charaktere oder so werden nicht auftauchen. Bleibt jetzt mal abzuwarten. Und wo wir gerade bei Entscheidungen waren und etwas, wo du wahrscheinlich wieder wesentlich mehr zu sagen können wirst, Witcher 1 kam im selben Jahr noch raus. Ja, Witcher 1, ein Spiel, wo ich als Konsolenspieler dann wirklich gesagt habe, das willst du jetzt auf deinem Laptop spielen, egal ob es läuft oder nicht. es ist dann gelaufen, mehr oder weniger, zumindest dann, wenn die Überhitzung das irgendwie ausgehalten hat. Aber ich hab's auf dem PC gespielt und ich glaube, was The Witcher für mich so, ja, so was, welchen Reiz bei mir ausgeübt hat, ist einfach diese eher dunklere Fantasy, also mehr Dark Fantasy, bisschen mehr gritty, diese die Konsequenzen bei Entscheidungen, also auch genau das, was ungefähr wie bei Mass Effect ist, und wirklich diese die vielen Möglichkeiten, die man dadurch hat, dann auch wirklich die Geschichte zu beeinflussen und die Welt, in der das gespielt hat. Ich mochte das Setting sehr, ich mochte Geralt als Protagonisten sehr. Beim Kampfsystem ist es ein bisschen schwierig zu beurteilen als Konsolenspieler. Ich hätte natürlich ich glaube, für mich war es immer so ein bisschen schwierig, einfach, also ein Kampfsystem, wo du irgendwie nur so klicken musst und so, ist irgendwie, keine Ahnung, komisch. Also ich glaube, als Konsolenspieler ist man da mehr Kombosysteme gewöhnt. Aber ansonsten fand ich es, war es ein extrem cooler Einstieg. Es gab natürlich, das Spiel hat natürlich auch seine Schwächen, manchmal waren die Wege ein bisschen lang und so weiter. Und ich kann mir vorstellen, dass manche Leute, die es nicht mochten, dass man so sich so sehr auf Tränke und andersweitige alchemistische Sachen verlassen musste. Ich weiß, dass Merlin einer davon war. Absolut. Aber ansonsten, ja, fantastisches Spiel, für das ich sogar gerne nochmal meinen alten Laptop bemüht habe. Und ich habe The Witcher 2 leider noch nicht gespielt, weil ich noch nicht dazu gekommen bin, aber es steht definitiv bei mir auf dem Plan. Ja, absolut. Also ich war tatsächlich auch einer, der beim ersten Teil doch relativ viele Kritikpunkte gefunden hat, was für mich so Spielflow und so ein Kram anging. Gerade die Alchemie hat mich ein bisschen rausgeworfen. Ich glaube, ich habe es auch auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad gespielt, einfach nur, ja, weil ich dann komplett ohne auskommen konnte fast. Trotzdem natürlich, und ich glaube gerade eben wegen seiner Entscheidung, glaube ich, eins der, ja, auch interessantesten Spiele gerade am Anfang der Generation. Ich glaube, es war nicht so ein Riesenerfolg, es war eher so ein späterer Kulterfolg. Ja, und ich habe nämlich auch neulich ein Interview gelesen, dass The Witcher 2 fast schon nicht geklappt hätte. Also ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also ich weiß schon damals, dass es in PC-Spielerkreisen schon so war, dass es so ein kleiner Insider-Tipp war. Ja, vor allem das Problem war dann auch, dass eine Konsolenversion geplant war und ich weiß nicht mehr, welche Probleme es gab, aber sie mussten ja die Konsolenversion von 1 scrappen und da ist dann relativ viele Ressourcen drauf gegangen. Und The Witcher war damals wirklich kurz vorm Sterben. Also das ist echt, echt krass, wenn man bedenkt, was Witcher 3 jetzt werden wird und wie Witcher 2 geworden ist. aber die Serie war wirklich nach 1 fast tot, was ziemlich traurig gewesen wäre. Ja, also es wäre unglaublich traurig gewesen, aber ich kann es auch durchaus nachvollziehen. Also es war ein relativ sperriges Spiel. Es hat jetzt als Backdrop eine relativ ungewöhnliche Fantasy-Welt. Natürlich, also in meinen Augen absoluter Pluspunkt, weil es eben was Ungewöhnliches war. Bedeutet aber auch, dass die Leute ein bisschen schwerer es haben, in diese Welt reinzukommen. Dann war es auch noch irgendwie eine Fantasy-Welt, die zwar jetzt irgendwie gerade in dem Bereich, aus dem es kam, irgendwie wahrscheinlich ein bisschen bekannter war. Hier im Westen kannte das keine Sau. Dann wurde die Geschichte auch in einer etwas krude Art und Weise erzählt. Das Rollenspielsystem war sehr ungewöhnlich und eben auch nicht ganz perfekt in mancherlei Hinsicht. Und ich glaube, deswegen war es schon für einige Leute ein bisschen schwierig. Und auch ich musste mich damals ziemlich einarbeiten beim ersten Teil und weiß auch, dass ich den ersten Teil mir gekauft habe, nicht gleich zum Launch, aber kurz danach, habe ihn dann angespielt und habe ihn dann recht schnell wieder von der Festplatte verbannt und habe dann erst die Enhanced Edition später komplett durchgespielt, die einiges besser gemacht haben. Ja, ich habe auch die Enhanced gespielt, weil davor hatte ich noch mal den älteren Laptop, da wäre es nicht gelaufen. Also haben, glaube ich, auch fast alle gespielt heutzutage die Enhanced Edition, die ja einiges besser gemacht hat, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es ja mit Witcher 2 eine Zeit lang gar nicht so gut aussah. Also richtig gut verkauft hat sich der erste Teil nicht, obwohl, wie gesagt, er eben auch seine großen Stärken hatte und ich glaube, das war zum einen das etwas ungewöhnliche und wesentlich erwachsenere Fantasy-Szenario und natürlich einfach, und das ist, glaube ich, der große Punkt, deswegen haben wir das ja gerade auch im Zusammenhang mit Mass Effect angesprochen, die Entscheidung, die du getroffen hast, die auch völlig unvorhersehbare Konsequenzen hatten und die ganze Geschichte dadurch super dynamisch dynamisch gemacht haben, waren, glaube ich, eins dieser super interessanten Features, die auch in 2 dann ja zu großem Ruhm gelangt sind. Sowieso war 2 dann ja so ähnlich wie bei Oblivion und Skyrim, eigentlich interessanterweise, obwohl den ersten Teil eigentlich wahrscheinlich gar nicht so viele Leute gespielt hatten von The Witcher, war der zweite Teil schon vor Launch ewig gehypt. Also das war eins dieser Spiele, von dem man von Anfang an wusste, das wird sich super gut verkaufen, weil jetzt schon 1000 Leute sagen, sie wollen es unbedingt haben. Und jetzt ja, der dritte Teil, wenn man sich anguckt, was daraus werden soll, der zweite war anscheinend mehr als erfolgreich genug, um das eben zu gewährleisten. Und nicht zu vergessen, dass man auch immer wieder Dorfbewohnerinnen ansprechen konnte, um sie näher kennenzulernen. Hast du das? Ich erzähl doch mal diese schöne Geschichte, wie die Freundin von einem Freund von dir letztens mal angefangen hat, Witcher richtig zu spielen und plötzlich sich in merkwürdigen Situationen wiederfand, die sie gar nicht nachvollziehen richtig konnte. Ja, es war irgendwie anscheinend so, dass sie angefangen hat, Witcher zu spielen und da hat sie unabsichtlich ständig mit irgendwelchen Frauen geschlafen. Sie wusste aber gar nicht, wie das passiert ist, weil man so, wollen sie mich näher kennenlernen? Ach, naja, so ein bisschen quatschen kann man ruhig schon nochmal. Oh Gott, sie zieht sich aus, was passiert? Und schon hatte mal wieder mit einer Frau geschlafen, ohne dass man es eigentlich beabsichtigt hatte. Berühmt berüchtigt diese ganz, ganz wunderschönen, trashigen Karten, die man da dafür die in Amerika zensiert sind. Absolut, ich meine, da gab es auch eine blanke richtig Brüste. Das ist ja auch so eine Sache, haben wir schon oft genug drüber geredet. In Amerika ein No-Go. Ja, sehr gut. Dann gehen wir ins nächste Jahr über. Dann sind wir dann jetzt bei 2008. Und 2008 startete dann auch mal wieder recht gut für die Wii. Einer der nächsten großen Wii-Titel, Mario Kart Wii. Ja. Auch wieder sowas, was ich nie gespielt habe. Hast du mal Mario Kart Wii gespielt? Ja, einmal, glaube ich. Ich meine, was muss man zu Mario Kart noch groß sagen? Ich meine, das ist halt Mario Kart, was halt vielleicht bei der Wii-Version natürlich noch ganz interessant ist, war damals dieses, die Lenkrad-Peripherie, wo man dann die Wii-Mode in das Lenkrad reinbauen konnte, sodass man das Gefühl hatte, wirklich ein Lenkrad zu steuern. Ich habe das aber nur einmal in der Hand gehabt und einmal damit probiert zu spielen. Natürlich, wenn man am Anfang nicht gewohnt ist, das ist so, als spielt man zum ersten Mal nach Jahren Gran Turismo mit einem Lenkrad anstatt mit einem Controller. War ein bisschen, ja, bisschen schwierig, ja. Aber ich glaube, ansonsten brauchen wir zu Mario Kart Wii nicht so viel sagen. Ich weiß, bin mir nicht sicher. Ich glaube, Double Dash war damals, glaube ich, auf dem GameCube nicht ganz so beliebt, aber ich glaube, Mario Kart Wii war, ja, mehr wie der obwohl Double Dash awesome war. Also hat natürlich ja nichts mit der Dings zu tun, tut mir leid, dass ich dich unterbreche, aber ich habe ja ein GameCube besessen und ich habe Double Dash auch gehabt und Double Dash war super. Zu zweit zu spielen und einer darf eben die Waffen steuern, einer fährt, du kannst nebenher fliegend wechseln. Ja, ich glaube, viele wollten lieber so ein bisschen eher das Klassischere haben und ich glaube, Mario Kart Wii ist ja dann auch wirklich das geworden. Ich meine, letztendlich ist es die gleiche Formel und ich weiß nicht, ich glaube, Mario Kart wird einfach immer erfolgreich sein. Es gibt einfach keine anderen, ich sag's jetzt mal, Funracer, die erstens so bekannt sind und die auch irgendwie die Möglichkeit haben, irgendwie da ranzukommen. Es ist ein bisschen so wie andere MMOs versuchen, WoW nachzuahmen. Also ich glaube, das wird niemals funktionieren. Mario Kart wird immer an der Spitze der Funracer stehen. Absolut. Und ganz ehrlich, schießen und gleichzeitig fahren ist auch eine Sache, die Mario Kart absolut definiert und immer noch heutzutage am besten gemacht hat. Also kann man drüber klar diskutieren, wurde auch schon drüber diskutiert, aber meiner Meinung nach auf jeden Fall. Es gibt ja noch dieses Crash Team Racing, was ich ja immer noch am besten finde, aber das ist eine andere Geschichte. Das kenne ich nicht mal. Das kann nicht ja, so doch gut sein. Was? Wie bitte? Das hat voll die guten Werte gekriegt, Mann. Und jeder, der eine PlayStation 1 hatte, kann das spielen. Oh, ja, fantastisch. Die PlayStation 1 hatte die zwei Leute, die es da auf der Welt gab, so ein Firlefanz. PlayStation 1 war doch eine absolute Randerscheinung. Richtig. Du bist eine Randerscheinung, Merlin. Ausgezeichnet. weiter geht's. Und ich glaube, wir haben, also das ist auch wieder so ein Jahr, wo tatsächlich extrem viele große Spiele rauskommen. Als nächstes nämlich GTA 4. Ah, GTA 4. Bis GTA 5. Aber ich glaube, das ist bis heute das bestbewertete GTA. Also ich wollte gerade sagen, bis GTA 5 das bestbewertete ist ja Blödsinn. Ich glaube, GTA 4 ist mit seinem vor allem Massenappeal bis heute für mich nicht ganz so verständlich. Und mit seinem Massenappeal, glaube ich, in dem es auch in den Mainstream-Medien über alle Maßen gelobt wurde, glaube ich, bis heute das kritikermäßig bestgelobte GTA. Ich meine, selbst der blöde Spiegel hat damals schon, das war halt 2008, Artikel darüber geschrieben, was für ein satirisches Meisterwerk das wäre. Das unmöglichste Spiel, um in den Massenmedien zu landen, ist das Spiel, das letztendlich in den Massenmedien landet. Ich meine, GTA ist ja auch schon vorher irgendwie in den Massenmedien gelandet, nicht wegen... Klar. Also, aber nicht richtig. Sondern das war das Spiel, wo man halt Menschen auf der Straße umgefahren hat. Was ja auch wahrscheinlich von einigen Spielern gemacht wird. Was heißt, ich glaube, von allen GTA 4. Also ich meine, nicht mit Absicht unbedingt, aber ich zum Beispiel bin niemand, der jetzt irgendwie groß darauf ausgewiesen wäre, möglichst viele Leute zu überfahren, aber wenn du auf einer Verfolgungsjagd bist, dann fährst du immer jemand über den Haufen. GTA 4 war halt einfach auch so ein Spiel der Situationskomik. Ich meine, jeder, der GTA 4 mal gespielt hat, wird diese Situation kennen. GTA 4 hatte dann das erste Mal relativ realistische Physik, was Autos angeht und auch eben deinen eigenen Körper und dann irgendwie mal das erste Mal gegen ein komplett statisches Objekt zu fahren, durch die Windschutzscheibe zu fliegen und 30 Meter weit irgendwie durch die Luft zu segeln, um irgendwie auf eine dumme Aktion dann noch jemand vom Roller runterzuhauen, dann aufzustehen, den Roller zu klauen und weiterzufahren und solche Sachen. Das hatte schon, war schon ein unbeabsichtigt lustiges Spiel auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich meine, diese satirische Hochkaräter, ich würde es ja in Anführungsstrichen setzen, ich bin da nicht so ganz überzeugt. Ich finde, da kann man auch bei Videospielen noch einen anderen Anspruch haben, den GTA 4 vielleicht nicht ganz erfüllt. Aber ich meine, die Definition der Sandbox, ne? Also ja, gerade am Anfang der Generation, das ist ja auch so ein bisschen dann, wo viele Sandbox-Spiele danach gekommen sind noch. Die erste richtig riesige, große, funktionierende Sandbox. Ich meine, auch davor gab es große Sandbox-Spiele, auch ein GTA 3 steht dem ja nichts nach, aber ich glaube, gerade GTA 4 hat eben gezeigt, wie detailliert und umfangreich man das tatsächlich machen kann. Also was bei GTA 4 alles möglich ist dafür, dass man so eine riesige Stadt simuliert. Es ist schon auch heute noch beeindruckend. Ich habe es ja viel zu spät gespielt. Ich habe es ja gerade erst gespielt, weil es ja diese berühmt-berüchtigten Probleme auf dem PC gab, die das Spiel sehr lange völlig unspielbar gemacht haben. Jetzt, wo ich es gespielt habe, ist es tatsächlich einfach ein fantastisches Spiel, ohne Frage. Es hat so ein bisschen für mich den Appeal verloren, einfach weil ich es vielleicht wahrscheinlich auch zu spät spiele jetzt. Aber trotzdem, definitiv Riesending und hat sich ja auch unendlich gut verkauft. Also GTA 4 war ja auch sehr, sehr lange einer der großen Verkaufsrekorde. GTA 5 hat es jetzt ja sehr imposant alle anderen Verkaufsrekorde jemals eingestellt. Aber das zeigt halt eben auch, also ich glaube, da kommt auch vieles von dem Fame eben von GTA 4, der jetzt sich auf GTA 5 dann umschlägt, das sich ja völlig reißend verkauft hat auf jeden Fall. Ja. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal im Podcast erwähnt habe, aber dass ich nicht so ein großer GTA-Fan bin, auch da ist wieder ein bisschen Setting-bedingt. Ich kann mit dem mit Gangstern und so weiter kann ich nicht wirklich was anfangen. Aber natürlich, auch ich habe früher GTA gespielt. Also ich glaube, das letzte, was ich gespielt habe, ist aber GTA 2. Also ich mochte nur noch die Top-Down-Spiele. Und kann durchaus auf jeden Fall nachvollziehen, was die Faszination von GTA ausmacht. Nämlich halt, du hast eine große Welt, in der du dich bewegen kannst und kannst machen, was du willst. Weil, ja, was sollte daran keinen Spaß machen? Also von daher... Sandbox sagt es ja schon, du sitzt in einer großen Sandkiste und kannst machen, was du willst. Ich meine, natürlich gibt es da gewisse Einschränkungen und Regeln, je nach Spiel, aber gerade GTA 4 war ja vom Prinzip ein großer Sandkasten. Wir werden gleich noch auf Fallout 3 kommen, der, glaube ich, da in der Hinsicht ja auch ein Sandbox-Spiel war, aber eben ein bisschen eingeschränkt, aber GTA 4, da konntest du ja wirklich machen, was du wolltest. Und wenn du den ganzen Tag nur im Stripclub sitzt oder halt eben, keine Ahnung, welchen anderen Kram machst, ja, die Definition der Sandbox auf jeden Fall. Ja, und danach wieder so ein viel diskutiertes Hochkarätespiel. Ich würde sagen, das ist dann wahrscheinlich 2008 dann auch das erste große PS3-exklusive Spiel. Oh und, ja, stimmt, das ist vollkommen richtig. Die Rede ist natürlich von Metal Gear Solid 4. Natürlich. Man, ja, Metal Gear Solid 4. Ich glaube, das ist so das Spiel, was so ein bisschen berühmt-berüchtigt dafür geworden ist, für 10 Minuten Gameplay und 50 Minuten Cutscenes. also, ich meine, Metal Gear Solid war schon, also ich hab's, da ich kein Stealth-Fan bin, noch nie so viel gespielt, aber man weiß es schon immer, Hideo Kojima und längere Cutscenes und bisschen undurchsichtige Plots und so weiter, aber anscheinend hat Metal Gear Solid 4 das wirklich auf die Spitze getrieben. Zumindest weiß ich noch, dass damals wirklich viel diskutiert wurde, kann ich jetzt auch mit bitte spielen oder geht diese Cutscene irgendwann auch mal zu Ende? Ja, ist tatsächlich so. Ich hab's nie gespielt. Keine Ahnung. Ich weiß nur von aus zweiter Hand quasi und natürlich, weil ich viele Cutscenes einfach gesehen habe, die ja im Internet frei verfügbar sind, dass es tatsächlich sehr, sehr ausschweifend war. Und es gab viele Leute, die es dafür geliebt haben, viele Leute, die es dafür auch echt verteufelt haben. Viele Leute, die gesagt haben, hey, es ist einfach awesome, es ist halt ein interaktiver Film, da kann ich mich auch mal 40 Minuten hinsetzen. Andere Leute, die gesagt haben, es tut mir leid, 40 Minuten lang keine Pause machen zu können. Und nicht mehr den Controller in der Hand zu haben, um zu spielen, sondern einfach nur 40 Minuten darauf warten zu müssen, dass es weitergeht, finde ich schon sehr, sehr krass. Was ich auch durchaus nachvollziehen kann. Ich meine, im normalen Spiel ist halt so, du drückst mal kurz auf Pause, gehst aufs Klo. Wenn jetzt eine Cutscene startet, die 40 Minuten dauert, dann bist du die nächsten 40 Minuten lang an deinen Stuhl gebunden, weil entweder verpasst du die Hälfte oder du bleibst dann einfach sitzen und dann noch nicht mehr nebenher spielen zu können. Je nachdem, wie man eben auch gerade in der Gemütslage ist, wenn man vielleicht einfach gerade Bock auf Zocken hat. Ich kann durchaus nachvollziehen, dass es auch kritisiert wird dafür. Wir sind jetzt mal gespannt, was mit dem nächsten großen Metal Gear passiert, der ja auch schon in den Startlöchern steht und von dem wir ja schon einige Trailer gesehen haben. ich glaube, war so ein bisschen der Höhepunkt der Metal Gear-Serie auch wieder. Ich glaube, es sind so diese ganzen Spiele. Wir werden ja dann auch schon auf einige später noch kommen. Aber ich habe es jetzt ja schon öfters erwähnt, dieses ein Oblivion zum Beispiel oder ein Assassin's Creed oder ein Mass Effect. Diese ganzen Titel, die am Anfang schon halbwegs erfolgreich waren, aber die dann erst richtigen Hype und Erfolg erfahren haben mit den Nachfolgern und das auch auf eine Art und Weise, die nicht unbedingt quasi nahelegt, dass die meisten Leute wirklich den ersten Teil gespielt haben, trifft hier vielleicht nicht ganz so zu, weil das eben schon eine große Fanbase hatte, aber auch da hatte ich das erste Mal das Gefühl, dass Metal Gear Solid plötzlich ein Mega-Hit ist. Was natürlich auch damit zu tun hatte, dass es, wie gesagt, glaube ich, der erste große PS3-exklusive Titel war. Und ich glaube, da war der Hunger auf jeden Fall nach so einem Titel auf der PS3 auf jeden Fall groß. Ja. Das stimmt natürlich auf jeden Fall. Also das hatte bestimmt auch was damit zu tun. So grundlegend ist einfach super interessant, das halt zu sehen, dass eben Metal Gear 3 halt schon erfolgreich war natürlich zu seiner Zeit, aber eben einfach so ein bisschen Nischenspiel war. Und Metal Gear Solid 4 war halt eben dieser große Hit irgendwie sowas. Wie es dann eben mit Oblivion und Skyrim sein wird, wie es mit Witcher 1 und 2 war. Ist halt interessant zu sehen. Das war halt so der, glaube ich, der erste dieser großen Hits, die dann eben durch Vorgänger standen. Ich glaube, es ist ein bisschen so. Nicht ganz so wie bei Oblivion und Skyrim. Also zur PS2-Zeiten war Metal Gear 2 und 3 auch schon Riesenhits. Und ich glaube auch Metal Gear Solid 1 immer noch eines der bestbewertesten PS1-Titel, die es jemals gab. Aber klar, ich glaube Metal Gear Solid 4 hat das Ganze nochmal auf eine ganz andere Stufe gehoben. Ich glaube, unter Fans ist es nicht der beliebteste Teil. Ich glaube, das ist immer noch 3. Also ich glaube, oder 3 oder 1. Für viele sind diese beiden Spiele, glaube ich, die besten. Aber durchaus, also 4 war damals wirklich auch im Jahr 2008, zumindest auch in der PS3-Fans auf jeden Fall einer der meist gehyptesten Titel überhaupt. Ja, definitiv. Und ja, ich glaube ein Stück weit auch zu Recht. Also ich meine, allein schon, wenn es um Grafik geht, Geschichten erzählen, alles war halt bombastischer, größer. Ich meine, Snake war halt cooler denn je. Von daher ist es auch durchaus zu Recht so. Wie gesagt, ich habe das Spiel nie gespielt. Keine Ahnung, ich konnte auch die Faszination nicht so verstehen. Ich mag das Stealth-Genre, aber Metal Gear war nie so meins. Das war mir ein bisschen zu sehr over the top. Und ich bin nicht so ein riesen Kojima-Fan. Das habe ich ja auch schon zuvor mal gesagt und das stehe ich auch zu, von daher nicht unbedingt zu meinem Spiel, aber trotzdem halt einfach, ja, einer der großen Hits definitiv auch. Und das nächste Spiel definitiv auch und da kann ich es absolut nachvollziehen, dann kam nämlich Fallout 3 von Bethesda, die gezeigt haben, dass sie auch außerhalb des Elder Scrolls Universums Open-World-Spiele machen können. Und das war ein Spiel, auf das ich echt super gespannt war. Vor allem, weil ich eben 1 und 2 sehr, sehr gern gespielt hatte. Und die hatte ich auch erst kurz davor gespielt. Also ich war auch einer, der da relativ spät erst 1 und 2 gespielt haben. Nämlich kurz bevor 3 rausgekommen ist, auf Anraten eines Kumpels hin, der relativ gespannt auf 3 war. Der meinte, aber spiel erstmal nur die ersten beiden, die ich noch gar nicht gespielt hatte. Also ich glaube, ich habe die ein Jahr vorher gespielt, irgendwann als Fallout 3 angekündigt wurde. Und Fallout 3 war ein Riesenhit. Und das auch völlig zu Recht. Also auch das war so ein Spiel, das war, glaube ich, dann für mich das größte Spiel in dem Jahr, weil das einfach unendlich Spaß gemacht hat. Und diese Fallout-Formel finde ich zumindest, auch da gibt es Diskussionen drüber, aber ich finde, es hat diese Fallout-Formel aus Humor, aus Gameplay, aus allem drum und dran extrem gut eingefangen. Das Umsetzen von First-Person-Shooter mit diesem, sagen wir mal, aus den ersten beiden Teilen bekannten System, wo man eben die einzelnen Gliedmaßen anvisieren kann, so ein Kram, war extrem gut integriert, die Welt war super toll gemacht, extrem gute Charaktere, der Humor war genau dasselbe, diese sehr zynische Satire, dieser sehr schwarze Humor, fantastisches Spiel, also bis heute auch echt eins meiner großen Lieblingsspiele, auch das unter den Top 10 der letzten Generation definitiv, also Fallout 3 habe ich sehr, sehr gern gespielt, auch sehr, sehr oft und viel, auch New Vegas, das dann später kam, nicht mehr von Bethesda selbst, das dann von Obsidian entwickelt wurde, die ja oft so Sequels gemacht haben, auch ein ganz tolles Spiel, wirklich super. Ich glaube, Fallout 3 hast du auch nie gespielt. Nö, ich muss auch ehrlich sagen, ich wusste auch gar nicht lange nicht mal, was es ist. Also, das ist völlig neben mir geflogen. Ich meine, ich habe noch nie was vorher von Fallout gehört. Ist ja auch ein PC-Spiel gewesen, 1 und 2, oder? Komplett. Ja, 1 und 2, obwohl, ich weiß nicht, kann sein, dass so wirklich in einer anderen Konsole rausgekommen ist. Aber das ist auch, die sind zu alt. Jedenfalls konnte ich mit dem Namen Fallout nichts anfangen und dementsprechend war Fallout 3 auch irgendwie. Ich habe dann irgendwann mitbekommen, dass es ziemlich gute Wertung kriegt, aber ich habe mich ehrlich gesagt noch nie größer mehr damit beschäftigt. Ich glaube, die paar Screenshots, die ich dann gesehen habe, waren halt alles First-Person-Shooter-Screenshots, obwohl es ja nicht reiner First-Person-Shooter ist, also auch RPG-Elemente hat und so. Aber ich glaube, das war noch dann vor allem auch in der Phase, wo ich dann das Gefühl hatte, West-RPGs zwar okay, zu langsam reinkommen, aber ich habe mich dann nie stärker mit Fallout dann befasst und mit Fallout 3 auch nicht. Das ist tatsächlich was schade, obwohl du hast natürlich recht, also die ersten beiden Spiele waren auch, glaube ich, reine PC-Spiele. Beim zweiten, nee, ich glaube, das zweite war auch ein reines PC-Spiel. Das war halt so eine Serie, die halt so lange tot war und es war halt total interessant zu sehen, dass es halt auf so eine komplett neue Art und Weise wiederbelebt werden konnte, ohne dass man eben so den Stil der Serie komplett aus den Augen verliert. Ich meine, Bethesda hatte mit den alten Teilen Teilen überhaupt nichts zu tun gehabt. Die hatten nur die Lizenz, nehmen sich das Ganze dann an und versuchen es eben in der 3D-Umgebung als Sandbox-Spiel zu machen. Und ich glaube, da waren sehr viele Leute sehr, sehr skeptisch. Und dafür, dass es dann, also so wie es dann funktioniert hat, glaube ich, war schon extrem beeindruckend. Also ich finde zumindest, fand es extrem beeindruckend, dass die das so gut eingefangen haben. Ist vielleicht auch an einigen vorbeigegangen, aber insgesamt war es trotzdem, glaube ich, ein ziemlich großer Hit auf jeden Fall. Und wie gesagt, glaube ich, also für mich in dem Jahr auf jeden Fall das größte Spiel definitiv. Mhm. Obwohl es ja auch noch, es gab noch ein paar andere interessante in dem Jahr auf jeden Fall. Was kommt als nächstes? Da habe ich Little Big Planet auf der Liste. Ah, Little Big Planet. Ja. Wo ist denn das erste überhaupt erschienen? Ist das für die PS3? Das war für die was PS3. Was heißt erstmal? Little Big Planet ist PS3 ja. Exklusiv. Ja, nee, aber ich hab das PSP-Spiel gespielt. Ach so, ja, nee, es kam zuerst auf der PS3, dann kam, glaube ich, erst Little Big Planet 2 und dann Little Big Planet PSP oder so. Aber ich würde sagen, ja, das war sein. So der zweite große PS3-exklusive Titel 2008. Ich glaube, Media Molecule hat damit eindrucksvoll bewiesen, dass sie einer der kreativsten Entwicklerschmieden innerhalb der Sony Worldwide Studios sind. Und ich glaube, es ist nicht zu weit aus dem Fenster gelegt, wenn ich sage, dass Sony ein paar von Studios hat, die relativ viele sehr kreative Spiele machen können. Aber ich glaube, Little Big Planet hat wirklich nochmal was Neues in das Ganze reingebracht, nämlich wirklich diese, ja, die Möglichkeit, das für den User wirklich zu customisieren. Also Little Big Planet ist ja an sich ja erstmal auch nur ein Plattformer, aber ich glaube, das, was dieses Spiel wirklich ausmacht, hat, ist wirklich die Möglichkeiten, die man hatte, eigene Levels zu bauen. Levels zu bauen, sie mit den anderen zu teilen. Eigentlich ist das Little Big Planet eigentlich der Anfang von dem, was Sony jetzt mit der PS4 mit dem Share-Button eigentlich weiterführt. Nämlich wirklich User-generated Content und möglichst einfach dem Spieler ein Werkzeug in die Hand geben und dann einfach mal schauen, was die Kreativität was da herauskommt. Ich meine, was man dann auch alles für Videos gesehen hat später, ich glaube, da hat auch einer die ersten Levels von Final Fantasy, also Levels, die ersten Abschnitte von Final Fantasy 7 komplett in Little Big Planet nachgestellt, mit Musik und so weiter. Also was die Leute damit alles gemacht haben. Also klar, es gab dann auch so ein anderes, größeres Spiel auf dem PC, was wahrscheinlich sehr viel mehr Wellen geschlagen hat. aber ich glaube, Little Big Planet war schon wirklich eines der kreativsten Spiele dieser Generation, die ich bisher gesehen habe. Absolut, ja, absolut. Also ich glaube sogar, das ist nicht sogar, ich glaube 2008 ist sogar auch gleich der PSP-Teil. Das kann sein, ich habe damals mich für den PSP-Teil dann nicht mehr so interessiert. Ja, weil ich war ja 2008 in Japan das erste Mal und da weiß ich nämlich noch, dass ich habe mir damals eine PSP dann in Japan gekauft und ich habe Little Big Planet mir auch geholt. Das kam auf jeden Fall relativ bald danach, glaube ich, ja. Richtig, und es müsste kurz danach gewesen sein, weil ich glaube, ich habe es sogar noch in Japan gekauft, da bin ich mir jetzt nicht 100% sicher, aber ich glaube schon, es müsste also auch noch 2008 gewesen sein. Definitiv eins der kreativsten, ich glaube sogar, einer hat komplett Final Fantasy 7 nachgebaut, ich glaube, das hatten wir irgendwann ganz am Anfang auch schon mal in irgendeinem Tasty oder so, oder irgendwo erwähnt. Wir haben schon mal drüber geredet auf jeden Fall. Von daher, super, super kreatives Spiel, absolut. Ich fand's nicht ganz so spannend, ich fand die Idee ganz cool, ich fand, es hat so viele Einschränkungen, um wirklich mega kreativ zu sein, zumindest nach meinem Geschmack. Trotzdem natürlich irgendwie, was eben die Konsole hergegeben hat, absolut cool, und ich glaube, das war eben auch die Einschränkung, die logisch war, dass man eben in der Konsolensteuerung nicht ganz so offen sein kann, wie man vielleicht möchte. Extrem cooles Spiel, aber ohne Frage, und hat mir auch super viel Spaß gemacht, vor allem, weil es eben so viele coole Levels gab, die man eben runterladen konnte. Das hat das Spiel letztendlich auch ausgemacht. Also im Solo-Modus habe ich es auf der PSP, glaube ich, kaum gespielt. Aber eben Levels runterladen, die dann eben dafür gebaut wurden, war schon mit das Spannendste. Und da waren schon extrem coole, kreative Sachen gemacht. Und natürlich auch einfach nette Art und Weise, seine Geschichte zu erzählen und sowas. Also kreativ genug war es, ohne Frage. Und Sackboy war ja auch ein sehr sympathisches Maskottchen für das ganze Spiel. Also ja, richtig. Und es war auch ganz lustig, den zu customisieren eben und seinen eigenen kleinen Sackboy zu bauen mit den vielen, vielen Möglichkeiten, die man dann so in den Levels gefunden hat. Ich weiß gar nicht mehr, wie meine aussah. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende des Jahres. Und wir haben es ja vorhin schon mal kurz angesprochen. Ja. Und da taucht jetzt wieder auf, Mirror's Edge. Das Spiel, das, glaube ich, zu Recht ziemlich unter dem Radar von allen geflogen ist. Ziemlich zu Unrecht. Ja, du hast gerade zu Recht gesagt. Ich habe mich gerade gedacht so... Was? Das kann nicht sein. Nein, völlig zu Unrecht. Und was ich bis heute am interessantesten finde, ist, dass das Spiel kommt von DICE, also den Battlefield-Machern. Ja. Eins der wenigen Spiele, die sie außerhalb der Battlefield-Serie produziert haben und dann auch noch sowas. Also absolut awesome. Und es wurde von EA produziert. Völlig, völlig unmöglich eigentlich, dass eine derart kreative Franchise in der Kombination entstanden ist. Aber ist sie. Und Mirror's Edge, ja, keine Ahnung. Ich meine, du hast auch gespielt, oder? Auch eins dieser Spiele, für die du den PC bemüht hast, oder hast du es auf der Konsole gespielt? Das echt? Das kam irgendwann auch für Konsole. Das war ja kein Problem, das auf der Konsole zu spielen. Du hast ja quasi nie geschossen auf dem Ding, deswegen. Ja, großteilig nicht. Nee, Spielprinzip war schon wesentlich mehr Weglaufen eigentlich. Und extrem gutes Weglaufen. Und damit kam, also, und da war die Controllersteuerung so schon auf jeden Fall sehr gut dafür. Also wüsste dann nicht warum. Das ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Also ich meine, es hat auch mit Maustastatur gut funktioniert, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass es extrem gut mit dem Controller auf einmal funktioniert. Vom Prinzip her, also das Assassin's Creed nur auf Freerunning getrimmt und dafür aber noch ein bisschen intensiver erlebt, indem man das Ganze eben aus der Ego-Perspektive gesehen hat. Dieser Flow, der sich da entwickelt hat, diese Geschwindigkeit, waren schon echt super beeindruckend. Hat extrem zumindest, wenn man es dann jemand gut hingekriegt hat. Am Anfang war es dann manchmal noch ein bisschen, hey, wo muss ich jetzt hin, verdammt. Frustrierend, ja. Richtig, bis man dann irgendwie mal, ich meine, das war ja schon ganz gut gemacht mit der Führung durch die roten Objekte, die aufploppten, aber trotzdem war es manchmal etwas frustrierend. Vor allem, wenn man aus Versehen einen kleinen Fehler gemacht hat und der komplett zum Halten gekommen ist. Und dann wenn man die Rolle nicht richtig hingekriegt hat beim Aufkommen und so. Richtig, und dann plötzlich war es wieder komplett langsam, das hat dann immer so ein bisschen den Zug rausgenommen, aber es hat extrem viel Spaß gemacht. Und ich bin sehr gespannt auf den zweiten. Ich auch. Der ja seit einiger Zeit, da haben wir glaube ich auch schon drüber geredet haben, angekündigt ist und in Entwicklung ist, sich befindet. Das könnte extrem spannend sein, weil auch im ersten Teil gab es durchaus noch Kritikpunkte. Wenn sie das im zweiten Teil ausbessern, dann könnte das ganz fantastisch werden. Mal gucken, ob das da so ähnlich läuft wie bei manch anderem Spiel, die so ein bisschen kultig geworden sind, aber gar nicht so sich gut verkauft haben und dann der zweite Teil schlägt ein wie eine Bombe. Ich glaube, Mirror's Edge hat nicht so diesen Appeal, den andere Franchises theoretisch haben könnten, aber ja. Ich glaube wirklich diesen Flow, den man bei dem Freerunning gekriegt hat, das war einfach ein super Erlebnis. Und das war, glaube ich, nicht nur im Singleplayer, sondern vor allem, also was heißt nicht im Singleplayer, nicht in der Kampagne, sondern vor allem bei den Time Trials war das dann richtig, kam das dann richtig zur Geltung. Also ich weiß noch, wie lange ich mich an diesen Time Trials versucht habe. Das war noch zu Zeiten, als ich noch relativ scharf auf Achievements war. Und diese Time Trials einfach haben wollte, und das war echt nicht so einfach, und man hat das dann stundenlang probiert, und irgendwann war man dann wirklich so in dem Fluss, dass dann wirklich das, also auch da wieder Stichpunkt Immersion, wie man da drin war, und dann irgendwann wollte man einfach nur diesen Parcours einfach in dieser Zeit schaffen. Es hat so super viel Spaß gemacht. Ich freue mich wahnsinnig auf den zweiten Teil. Absolut, ich auch. Und da hast du auf jeden Fall auch recht. Ich glaube, obwohl das eine tolle Geschichte hatte, das darf man nicht aus den Augen verlieren, das war eine ganz ausgezeichnete Geschichte. Ich fand auch sehr cool erzählt in diesen Comic-Zwischensequenzen. Ja. Aber die Time Trials waren schon das, was, glaube ich, für viele Leute, glaube ich, so der große Spaß- und Suchtfaktor war. Auch mit dem habe ich mich wesentlich länger beschäftigt als mit dem eigentlichen Hauptspiel. Das war ja auch relativ schnell durchgespielt, also die Story war ja auch nicht ewig lang. Aber diese Time Trials haben mir ewig viel Spaß gemacht, wo man eben wirklich einfach nur vom Prinzip her quasi die Essenz dessen hatte, was das Spiel ausgemacht hat, eben dieses extrem coole, schnelle Freerunning auf anspruchsvollen Tracks, die man einfach immer wieder ablaufen konnte, auswendig lernen konnte, wo man dann wirklich irgendwann einen kompletten Flow durch den ganzen Track hatte. Das hat schon extrem viel Spaß gemacht, definitiv. Ja, und damit sind wir am Ende von 2008 angekommen, und in Anbetracht unserer jetzt noch sehr umfangreichen Liste und auch in Anbetracht dessen, dass wir einfach nicht jedes zweite Spiel überspringen können und eigentlich über alle gern reden wollen und müssen, würde ich sagen, machen wir hier doch einen tatsächlichen Cut und erweitern das auf die Folge in 2 Wochen. Ja. Das scheint so die sinnvollste Variante zu sein eigentlich, ne? Ja, denke ich mir auch. Also ich glaube, sonst wird die Folge 5 Stunden lang. Also deine 2 Stunden waren vorhin doch sehr optimistisch ausgelegt. Tatsächlich, ja. Ja, das sieht einfach so aus, ob wir das diese Folge nicht ganz hinkriegen. Das wird wahrscheinlich alles sonst ein bisschen zu lang. Aber das ist ja kein Problem. Wie gesagt, die Folge, die wir uns dann spezifisch noch mit der Next Gen beschäftigen, wenn eben die beiden Konsolen raus sind, die wäre wahrscheinlich erst in 4 Wochen. Das heißt, wir hätten nächste Woche nochmal eine Folge, wo wir ein anderes Hauptthema hätten. Dann nutzen wir das jetzt eben einfach nochmal, um die Liste hier abzuschließen. Wir sind dann jetzt mit 2008 durch. Das heißt, uns erwarten noch 2009 bis 2013. Da sind noch einige Spiele dabei. Schauen wir mal, wie wir das nächste Mal damit fertig werden. Aber da sind auch dann ein paar Sequels dabei, wie zum Beispiel Assassin's Creed 2 oder Mass Effect 2 und 3, die man dann überspringen kann. Weil wir ja schon über die einzelnen geredet haben. Ich denke, das kriegen wir einigermaßen hin, aber zumindest können wir uns dann die Zeit lassen und müssen nicht irgendwelche wichtigen Sachen rauslassen. Wir wollen schon jedem Spiel hier die Aufmerksamkeit geben, die ihm gebührt. Und da sind doch tatsächlich sehr viele, sehr große Spiele dabei. Ich meine, das war mir von Anfang an bewusst, aber gerade wenn ich jetzt nochmal rüber gucke und auch vorhin nochmal geguckt habe, ob man vielleicht das eine oder andere weglassen könnte, da ist eigentlich nicht wirklich was dabei, über das man nicht reden kann. Über alles muss man irgendwie reden. Und das wird eine sehr, sehr spannende Folge, auch nächste Woche noch. Aber dann würde ich sagen, schließen wir immer mit dem Hinweis darauf, dass ihr euch sehr gerne bei uns melden könnt, wenn ihr noch irgendwelche Ergänzungen habt, das Gefühl habt, es fehlt irgendwas auf der Liste oder auch einfach nur, wenn ihr eure Meinung zu irgendeinem Titel loswerden wollt. Vielleicht seid ihr auch gar nicht der Meinung, dass diese Titel in irgendeiner Form auf irgendeine Best-of-Liste gehören, die wir jetzt bislang genannt haben. Vielleicht sollte man auch nochmal darauf Hinweis machen, dass es ein... Also wir versuchen da eine mehr oder weniger objektive Liste zu haben von Spielen, ja, die in dieser Generation wahrscheinlich bedeutend sind, weil, glaube ich, meine Top Ten, da wären wahrscheinlich auch Spiele drin, die ich in dieser Liste nicht erwähnen würde, weil ich einfach mir einfach bewusst bin, dass das wahrscheinlich erstens entweder Nischentitel sind oder zweitens vielleicht nur vor allem meinen Geschmack sehr treffen, aber auf keinen Fall, sage ich jetzt mal, generationsübergreifend längere Zeit in Erinnerung bleiben werden. Ja. Dementsprechend, vielleicht können wir das ja auch mal noch irgendwann noch nachschieben, unsere persönlichen besten Spiele, aber das nochmal zur Information vielleicht, falls sich jemand wundert, wo bleiben denn die ganzen JRPGs? Ja, allerdings, wir haben tatsächlich doch einiges weglassen müssen dann auch, was eben vielleicht dann eher persönliche Präferenz war. Vielleicht machen wir nochmal eine Zwischenfolge oder dergleichen, wo es dann eben um sowas geht, die dann optional zu hören ist. Aber ja, die wichtigsten, die glaube ich jetzt einfach allgemein relevant sind, die haben wir jetzt drin gehabt. Trotzdem, wenn ihr irgendwie noch was habt, dann meldet euch einfach bei uns, die Kanäle kennt ihr ja, sonst einfach im Post nochmal gucken, da gibt es dann immer einen Link zu unserem Twitter, Website, Facebook, Kommentar, Facebook und alles, was uns irgendwie, was man nutzen kann, unsere E-Mail-Adresse und so ein Kram, ist da alles angegeben, also da einfach schauen. Und dann würde ich sagen, gehen wir in die Tasties über. Und ja, leg doch einfach mal los mit deinem Tasty. Ja, mein Tasty ist ein Kickstarter. Und zwar handelt es sich um Apexicon, ein sogenanntes Fantasy-Puzzle-Combat. Ich frage mich bestimmt, wie, okay, was soll das jetzt bitte sein? Vielleicht kennen einige von euch Puzzle Quest. Das war ein ganz fantastisches Spiel, was es, so viel ich weiß, auf Xbox Live Arcade, für die PSP und auf dem DS geht. Wahrscheinlich auch auf dem PC, ich bin mir aber nicht sicher. Und in dem Spiel war es damals so, das hat damals erfolgreich den Puzzler, oder also in dem Sinne den Puzzler ähnlich wie Bejeweled, mit Rollenspielelementen vermischt. Und zwar war das so, dass man selbst entweder Krieger war oder Magier oder so weiter und dann gegen andere Leute auf einer Weltkarte gekämpft hat, und zwar indem man die Steine in diesem Kampffeld sozusagen in einer bestimmten Reihenfolge bewegen musste, um zu versuchen, von einem bestimmten Stein eine Vierer- oder Fünferreihe oder noch größere Reihe zusammenzukriegen, um dem Gegner Schaden zuzufügen. Und es hat extrem viel Spaß gemacht damals. Ich habe super lange auf der PSP gespielt und hat dann glaube ich auch einen Nachfolger. Ja, einen Nachfolger gab es dann auch, und auch einen, der eher im Sci-Fi-Setting angesiedelt war. Und dieser Kickstarter versucht das Ganze jetzt nochmal ein bisschen anders anzugehen, und zwar geht es da nicht um klassischen Puzzler in dem Sinne, sondern man schreibt Wörter, ähnlich so wie bei Scrabble, also es fallen ungefähr, ich glaube, 20 Buchstaben in einem Feld runter, und man muss versuchen, aus diesen 20 Buchstaben möglichst viel, ein möglichst langes Wort zu generieren, und je länger das Wort ist, desto mehr Schaden macht man dem Gegner. Die verbrauchten Buchstaben gehen dann weg und es kommen neue Buchstaben dazu, sodass das Ganze auch immer frisch und dynamisch bleibt. Und es gibt dann noch so ein paar, die Rollenspiel-Twists kommen halt dahin rein, dass du dann bestimmte Skills hast oder bestimmte Waffen, die dann bestimmte Stärken oder Schwächen haben, wie zum Beispiel, dass eine Waffe zum Beispiel mehr Schaden macht, wenn in einem Wort möglichst viele S vorkommen oder Vs oder Ls oder was weiß ich was. Dazu noch sowas wie, wenn zum Beispiel, also Heal besteht aus H-E-A-L, wenn du ein Wort mit diesen vier Buchstaben beginnst oder mit einem dieser vier Buchstaben beginnst, dass du dich dann gleich dann noch heilen kannst, also dass du dann dahingehend dann auch nicht nur einfach nach Wörtern suchst, sondern auch versuchen musst, taktisch Wörter auszusuchen aus den Buchstaben, die du hast. Ist jetzt zwar, wäre jetzt nicht kein Spiel, wo ich jetzt sagen würde, das ist jetzt eines meiner Most Wanted Games, aber auf jeden Fall eines der Spiele, wo ich mir vorstellen könnte, dass mich das auf jeden Fall kurzweilig unterhalten kann. Es soll für den PC, für Mobile Phones und wenn es ein Stretch Goal reicht, auch für Wii U rauskommen, was bei dem Wii U Gamepad auf jeden Fall Sinn macht. Bisher fehlt noch ein bisschen, also vom $15,000 Goal fehlen noch knapp 13.000, sind noch 22 Tage zu gehen. Guckt euch das mal an, wenn euch vielleicht Puzzle Quest gefallen hat oder ihr es kennt oder es jetzt einfach interessant findet. Ja, backt das doch bitte. Ja, absolut. Ich habe mir das auch mal angeguckt und das ist tatsächlich wacky ohne Ende. Also auch wenn es da anscheinend Vorgänger zu gab, fehlt das Spielprinzip total bescheuert. Also es ist nicht von den gleichen Machern, dazu noch gesagt. Also ja. Ah, okay, gut. Nur davon inspiriert. Ja, gut, ja. Aber trotzdem, also ich finde die Idee sowas immer cool. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an Scribblenauts. Scribblenauts, auch, ja. Nicht Scribblenauts. Scribblenauts, weil du gerade Scrabble erwähnt hattest. Scribblenauts, genau. Das ist natürlich ein ganz anderes Spiel, aber so ein lustiger, ähnlicher Ansatz eben. So kreativ mit Wörtern sein, finde ich eigentlich ja, das klingt irgendwie so ein bisschen sehr nerdig, aber ist eigentlich eine super schöne und extra interessante Sache und macht, glaube ich, extrem viel Fun. Also es sieht super lustig aus. Ich kann mir das durchaus vorstellen. Und wenn es dann gebackt wird genug und dann tatsächlich erscheint, dann werde ich mir PC auch definitiv mal angucken. Also es sieht echt sehr unterhaltsam eigentlich aus. Kann mir schon durchaus vorstellen, dass es sogar ein bisschen mehr ist als Kurzweil. Das bleibt natürlich jetzt abzuwarten, aber so grundlegend wirkt es schon mal von der Idee her extrem cool. Also ich bin da durchaus auch gespannt drauf auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, gehe ich über zu meinem Tasty und ich bin mit meinem Tasty und das ist ja jetzt eine Sache, die weiß ich, die kann man ja eigentlich nicht groß positiv erwähnen, aber ich bin mit meinem Tasty, glaube ich, ungefähr 5 bis 6 Jahre zu spät dran. ich werde nämlich hier was tasten, das ja 2008 schon erschienen ist, ein Spiel beziehungsweise ein Flash-Game, das 2008 das erste Mal bekannt geworden ist und tatsächlich auch ewig bekannt war zu der Zeit. Ich bin anscheinend der einzige Idiot, der das irgendwie damals verpasst hat. Hab mir das letztens von einem Kumpel zeigen lassen und bin seitdem absolut gehuckt und ich weiß, ich bin 5 Jahre zu spät, aber vielleicht gibt's ja noch andere Menschen da draußen wie mich, die jetzt nicht den Kopf schütteln und sagen, oh Mann, alter Merlin, du bist einfach viel zu spät, das kennen wir doch alle schon. die das vielleicht auch noch nie gespielt haben und sich darüber erfreuen können. Es geht nämlich um Pandemic 2. Und wahrscheinlich werden jetzt die meisten schon genau das sagen, was ich gerade schon als Beispiel genannt habe. Vermutlich kennt das jeder, aber für die, die es nicht kennen, so wie ich kurz beschrieben, Pandemic 2 ist ein Flash-Game. Das lässt sich also komplett umsonst im Internet spielen. Und in dem Spiel designt man eine Krankheit vom Prinzip her. Man kann sich am Anfang aussuchen, ob es ein Virus sein soll, eine Bakterie oder ein Parasit. Die haben gewisse Vor- und Nachteile. Es gibt grundlegend 3 Werte, die man beachten muss quasi. Das ist einmal wie tödlich das Ganze ist, also ne, wie gefährlich das Ganze quasi ist. Visible nennt sich das, also Visibility, wie sichtbar das Ganze ist. Das ist ein relativ wichtiger Faktor in dem Spiel, weil davon nämlich abhängt, wie schnell eben die Weltöffentlichkeit auf dein Virus aufmerksam wird. Und der dritte Wert, was war nochmal der dritte Wert? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Auf jeden Fall gibt es diese 3 wichtigen Werte quasi, die grundlegend eben ausmachen, wie erfolgreich du bist. Und du kannst dann eben, wie gesagt, das Ganze erstmal am Anfang designen mit den einfachsten Grundvoraussetzungen. Dann werden, glaube ich, am Anfang immer erstmal die USA infiziert. Du hast so eine Weltkarte, auf der du rumgehen kannst. Dann hast du einfach, wenn du auf die einzelnen Länder klickst, hast du eben eine Liste von Werten, zum Beispiel wie ist der Zustand von denen. Also erstmal natürlich am wichtigsten, wie viele Leute sind infiziert, wie viele Leute leben von denen noch, genau, wie verbreitet sich quasi gerade deine Krankheit. Und wenn das der Fall ist, dann kannst du von da ausgehend eben noch ganz viele andere Sachen sehen, zum Beispiel, was hat es für Auswirkungen, so ein Kram, sind die Flughäfen noch offen, sind die Krankenhäuser noch offen, sind die Schulen noch offen und solche Sachen, das sind also alles Dinge, die sich dann im Laufe des Spiels dynamisch verändern. Und wenn du eben verschiedene Goals da drin erreichst, zum Beispiel sagen wir mal, du hast jetzt irgendwie die ersten 20 Leute infiziert und der erste stirbt so ungefähr, dann kriegst du dafür nämlich verschiedene Evolutionspunkte und die kannst du wieder investieren, um deine Krankheit eben noch auszubauen. Zum Beispiel, dass sie neue Symptome verursacht, wie zum Beispiel Übelkeit, Blindheit oder so ein Kram in den höheren Stufen oder dass sie immuner, dass sie resistenter ist, wie zum Beispiel gegen Drogen, also zum Beispiel in dem Fall, also Drugs im Englischen. Medizin. Also Medikamente. Richtig, Medikamente, nicht Drogen. LSD macht mir gegen nichts Medikamente. Mehr aus. Richtig. Gegen Medikamente, alles Mögliche, gegen Hitze, gegen Feuchtigkeit und sowas, dann kannst du sagen, wie es übertragen wird, über Wasser, über Luft oder so ein Kram und so weiter. Das heißt, es gibt ganz viele Parameter, die du nach und nach verändern kannst und dadurch musst du versuchen, eine möglichst geschickte Krankheit zu bauen, die sich möglichst, die eben, wie gesagt, möglichst wenig Visibility hat, die eine hohe Infektionsrate hat, was eben dieser dritte Faktor ist, und eine hohe Tödlichkeitsrate. Das ist quasi das Ideale, was du haben möchtest. Das heißt also, viele Leute werden infiziert, sie sterben auch relativ schnell, aber kaum einer kriegt's mit. Und dann verbreitet sich das Ganze eben, solange die Flughäfen und die Schiffe noch offen sind, am schnellsten logischerweise. Das heißt, wenn so ein Flugzeug rüberfliegt nach Europa, kann sein, dass es eben den Virus mitnimmt und da Leute ansteckt und im Idealfall versuchst du natürlich, die ganze Welt anzustecken und die ganze Menschheit auszulöschen. Was natürlich in den seltensten Fällen wirklich möglich ist. Und lustigerweise wurde mir das dadurch quasi mitgeteilt, dass irgendjemand diesen lustigen Witz gemacht hat, der eben sich aus diesem Spiel ableitet. Also es gibt anscheinend ein Internet-Meme, die heißt Shutdown Everything. Und es geht um den Präsidenten von Madagaskar, der einfach alles sofort schließen lässt. Und anscheinend ist es in dem Spiel nämlich so, dass Madagaskar, was heißt anscheinend, in dem Spiel ist es so, ich habe es jetzt 2 Wochen lang gespielt, dass Madagaskar das Land ist, das am vorsichtigsten ist und immer als allererstes seine Grenzen schließt. Und dadurch quasi für den Virus eigentlich nicht mehr erreichbar ist. Die Grenzen sind zu, der Flughafen ist zu, der Hafen ist zu und da es eine Insel ist, liegt so isoliert, dass du im Normalfall dann das vergessen kannst. Das heißt, sobald Madagaskar zumacht, weißt du schon, ich werde nicht die ganze Welt infizieren können. Egal, wie perfekt es gerade läuft, und ich habe schon fast alle gekriegt, Madagaskar ist am schwersten zu erreichen. Und darauf basiert eben diese Meme, wo man eben, es ist sehr schön gemacht, man sieht so zwei Strichmännchen, ein Strichmännchen kommt angelaufen und sagt, Mr. Präsident, und dann sagt der Mr. Präsident ja, und dann sagt er, in Brasilien hat ein Mann angefangen zu husten. Und dann guckt der Präsident ganz, ganz aufgeregt in die Kamera und sagt, shut down everything, also schließt alles. Und schon ist Madagaskar zu, nur weil in Brasilien jemand gehustet hat. Das ist tatsächlich ein extrem süchtig machendes Spiel, es macht so viel Laune und ich, wie gesagt, ich weiß, ich bin late to the game, aber ich habe da jetzt gerade dafür den Spaß der letzten 5 Jahre mit. Es macht so viel Spaß und man kann es so oft wieder spielen, versuchen, die perfekte Krankheit zu designen, zu gucken, was bringt irgendwie noch höhere Infektionsraten, obwohl es dadurch trotzdem nicht gut bemerkt werden kann. Wie lange kann ich die einzelnen Grenzen offen lassen, damit sich es möglichst lange ausbreitet? Welche Länder erwische ich irgendwie? Als erstes erwischt man relativ schnell meistens China außerhalb der USA. Und also außerhalb des Kontinents eben. Und wenn man da erstmal China erreicht hat, dann ist man eben im asiatischen Bereich, da kann man da viele Leute anstecken. Also es macht wirklich extrem viel Laune. Es ist super süchtig machend. Und alle, die das noch nicht gespielt haben, jetzt ist der Zeitpunkt, es nachzuholen. Ich bin jetzt auch erst gerade dabei und habe den Spaß meines Lebens, wie gesagt. Also es ist extrem lustig und macht super viel Fun. Und wie gesagt, ich bin super spät, aber besser spät als nie. Also alle, die es noch nicht gespielt haben, jetzt anfangen und die nächsten 2 Wochen nichts anderes tun, als dieses lustige kleine Spiel zu spielen. Wir werden es natürlich verlinken. Wie gesagt, es ist ein Flash-Game, das man einfach free-to-play im Internet spielen kann. Einfach mal angucken, kann definitiv nicht schaden. Ja, cool. Ich kannte das auf jeden Fall, auch wenn ich es selbst nie gespielt habe, aber ich kannte das Spiel. Ich glaube, es ging vielen so. Wie gesagt, ich weiß auch gar nicht, warum ich der einzige Idiot bin, der das anscheinend verpasst hat. Also, wer weiß, was in den letzten 5 Jahren los war. Wahrscheinlich warst du in Japan, da hast du wahrscheinlich niemand gespielt. Ja, das kann natürlich sein. Vielleicht war es gerade in Japan, in meiner Zeit in Japan groß. In Japan kannte das keiner. Als ich nach Deutschland zurückgekommen bin, war es schon ein alter Hut. Das kann natürlich sein. Das werde ich jetzt einfach so als Ausrede akzeptieren. Die lässt mich gut dastehen und muss mir selbst nichts überlegen. Warum habe ich sie dir ja noch gegeben? Das passt so. Ich weiß auch nicht. Du hättest mich jetzt Ewigkeiten damit aufziehen können. Direkt Chance vertan. Verdammt. Tja, Joe. Ja, auf jeden Fall. Schaut euch das an. Ja gut, dann sind wir am Ende dieser Folge angelangt und am Ende des ersten Teils unseres Spielerückblicks. Wie gesagt, der nächste Teil wird nächste Woche kommen, was natürlich bedeutet, nicht nächste Woche, sondern 2 Wochen in der nächsten Folge, was natürlich bedeutet, dass ihr uns jetzt noch schreiben könnt, falls ihr jetzt schon gewisse Dinge habt, die ihr in den nächsten Folgen erwähnt wissen wollt. Also falls von 2009 bis 2013 irgendwelche Spiele euch ganz wichtig erscheinen, dann schreibt es uns einfach mal. Gegebenenfalls haben wir eh drüber geredet, aber vielleicht haben wir auch das ein oder andere Spiel übersehen, was noch irgendwie relevant ist. Einfach fleißig schreiben und dann werden wir versuchen, das so gut wie möglich zu integrieren. Und vielleicht auch einfach melden, ob ihr irgendwie Bock auf eine Zwischenfolge habt, dass wir irgendwie vielleicht nochmal über unsere Spiele reden, irgendwie so, wenn es da genug Nachfrage gibt, dann machen wir das vielleicht einfach auch nochmal. Ja, und dann würde ich sagen, hört man sich in 2 Wochen wieder. Genau. Wenn es dann wirklich direkt vorm Konsolen-Launch ist. Ja, was heißt hier? Ja, direkt vorm Konsolen-Launch, beziehungsweise schon eine Woche danach, nach Sony. Also, ich muss auch sagen, obwohl ich in Japan bin und dementsprechend mir nicht die PlayStation 4 sofort kaufen kann, aber jetzt, wo es noch eine Woche bis zum US-Launch ist, muss ich schon sagen, da jucken jetzt wieder die Finger und wenn man dann diese Paletten bei Amazon.com sieht, voller PlayStation 4-Verpackung. Ah, neuer Konsolen-Launch, beste Zeit immer ja, wieder. Ja, das stimmt allerdings. Beste Zeit überhaupt. Richtig, ja. Gutes Schlusswort. Ja, gutes Schlusswort, genau. Die beste Zeit überhaupt. Ja, dann würde ich sagen, Jungs und Mädels, wir hoffen, ihr bleibt uns gewogen und schaltet auch nächste Woche wieder bei dem zweiten Teil des Spielerrückblicks ein. Und bis dahin, mein Name ist Merlin. Mein Name ist Joe. Und ihr habt Uncommon Taste Podcast gehört. Zu finden unter www.uncommontaste.de. Richtig. Dann auf Wiederhören. Wiederhören.